Mein Jahrhundert, 1900. Ich, ausgetauscht gegen mich, bin Jahr für Jahr dabei gewesen. Nicht immer in vorderster Linie, denn da alleweil Krieg war, zog sich untereins gerne in die Etappe zurück. Anfangs jedoch, als es gegen die Chinesen ging und unser Bataillon in Bremerhaven aufmarschierte, stand ich zuvorderst im mittleren Block. Freiwillig waren fast alle, aber aus Straubing hatte einzig ich mich gemeldet, obgleich seit kurzem mit Resi, meiner Therese, verlobt. Wir hatten zwecks Einschiffung den Überseebau des norddeutschen Lloyd im Rücken und die Sonne im Gesicht. Vor uns auf hohem Podest sprach der Kaiser recht forsch über uns weg. Gegen die Sonne schützten neue, breitkrempige Hüte, Südwester genannt. Schmuck sah unser eins aus. Der Kaiser jedoch trug einen Spezialhelm drauf, der auf blauem Grund schimmernde Adler. Er sprach von großen Aufgaben, vom grausamen Feind. Seine Rede riss mit. Er sagte, kommt ihr an, so wisst, Pardon wird nicht gegeben, Gefangene werden nicht gemacht. Dann erzählte er vom König Etzel und dessen Hunnenhorden. Die Hunnen belobigte er, wenngleich sie recht grausig gehaust hätten, weshalb die Sozis später freche Hunnenbriefe gedruckt und über des Kaisers Hunnenrede gottserbärmlich gelästert haben. Zum Schluss gab er uns Order für China. Öffnet der Kultur den Weg ein für allemal. Wir riefen ein dreimaliges Hurra. Für mich, der ich aus dem Niederbayerischen komme, verlief die lange Seereise saumäßig. Als wir endlich in Tientsin ankamen, waren alle schon da. Briten, Amerikaner, der Russe, sogar richtige Japaner und Trüppchen aus kleinen Ländern. Die Briten waren eigentlich Inder. Wir zählten anfangs nur wenige, verfügten aber zum Glück über die neuen 5 cm Schnellfeuerkanonen von Krupp. Und die Amerikaner erprobten ihre Maxi-Maschinengewehre, ein wahres Teufelszeug. So war Peking schnell erstürmt. Denn als unsere Kompanie einmarschierte, schien alles vorbei zu sein, was bedauerlich war. Dennoch gaben einige Boxer keine Ruhe. Die wurden so genannt, weil sie insgeheim eine Gesellschaft waren, die Ta, Tau, Huai oder in unserer Sprache die mit der Faust kämpfenden heißt. Deshalb redete zuerst der Engländer, dann ein jeglicher vom Boxeraufstand. Die Boxer hassten Ausländer, weil diese den Chinesen allerlei Zeug, die Briten besonders gerne Opium verkauften. Und so kam es, wie der Kaiser befohlen hatte. Gefangene wurden nicht gemacht. Der Ordnung halber hat man die Boxer auf dem Platz am Chinmen-Tor, direkt vor der Mauer, welche die Mandschu-Stadt vom gewöhnlichen Teil Pekings trennt, zusammengetrieben. Ihre Zöpfe waren aneinander gebunden, was komisch aussah. Dann wurden sie in Gruppen erschossen oder einzeln geköpft. Doch über das Grausige habe ich meiner Verlobten kein Sterbenswörtchen geschrieben, nur über 100-jährige Eier und Dampfknödeln auf chinesische Art. Die Briten und wir Deutsche machten am liebsten mit dem Gewehr kurzen Prozess, während der Japaner beim Enthaupten seiner altehrwürdigen Tradition folgte. Aber die Boxer zogen es vor, erschossen zu werden, weil sie Furcht hatten, alsbald mit dem Kopf unterm Arm in der Hölle herumlaufen zu müssen. Sonst hatten sie keine Angst. Ich sah jemand, der noch gierig, bevor er erschossen wurde, einen in Sirup getunkten Reiskuchen aß. Auf dem Platz Chinmen wehte ein Wind, welcher von der Wüste kam und immerfort gelbe Staubwolken aufwirbelte. Alles war gelb, auch wir. Das habe ich meiner Verlobten geschrieben und ihr ein wenig Wüstensand in den Brief getan. Weil aber die japanischen Scharfrichter den Boxern, die ganz junge Burschen waren wie wir, den Nackenzopf abschnitten, um zu einem sauberen Hieb zu kommen, lagen auf dem Platz oft Häuflein abgeschnittener Chinesenzöpfe im Staub. Einen habe ich mitgenommen, und als Andenken nach Hause geschickt. Zurück in der Heimat trug ich ihn dann zum allgemeinen Gaudi beim Fasching, bis meine Verlobte das Mitbringsel verbrannt hat. Sowas bringt Spuk ins Haus, sagte Resi 2 Tage vor unserer Hochzeit. Aber das ist schon eine andere Geschichte. 1901. Wer sucht, der findet. Ich habe schon immer im Trödel gekramt. Am Chamisso-Platz, und zwar bei einem Händler, der mit schwarz-weißem Ladenschild Antiquitäten versprach, doch zwischen dessen Ramsch sich wertvolle Stücke nur tief verborgen fanden, wohl aber Kuriositäten meine Neugierde weckten, entdeckte ich gegen Ende der 50er Jahre 3 mit einem Bindfaden verschnürte Ansichtskarten, deren Motive als Moschee, Grabkirche und Klagemauer matt schimmerten. Im Januar 1945 in Jerusalem gestempelt, waren sie an einen gewissen Dr. Ben mit Adresse in Berlin gerichtet. Doch war es der Post während der letzten Kriegsmonate nicht gelungen, den Adressaten, was ein Stempel beglaubigte, zwischen den Trümmern der Stadt ausfindig zu machen. Ein Glück, dass ihnen Kurtchen Mühlenhaupts Fundgrube im Bezirk Kreuzberg Zuflucht gewährt hatte. Der von Strichmännchen und Kometenschweifen durchwebte Text, fortlaufend über alle 3 Karten, war nur mühsam zu entziffern und las sich so. Wie doch die Zeit Kopf steht, heute, am 1. März, da das grad erblühte Jahrhundert steifbeinig mit einer 1 prangt und du, mein Barbar und Tiger, in fernen Dschungeln gierig nach Fleisch bist, nahm mich mein Vater Schüler bei seiner Eulenspiegelhand, um mit mir und meinem gläsernen Herzen die Schwebebahn von Barmen nach Elberfeld zur jungfräulichen Fahrt zu besteigen. Über die schwarze Wupper hinweg. Ein stahlharter Drachen ist es, der tausendfüßig sich windet und wendet über dem Fluss, den die bibelfrommen Färber gegen wenig Lohn mit den Abwässern ihrer Tinten schwärzen. Und immerfort fliegt mit tosendem Getön das Bahnschiff durch die Lüfte, während auf schweren Ringfüßen der Drache schreitet. Ach, könntest doch du, mein Giselher, an dessen süßem Mund ich so viel Seligkeiten durchbebte, mit mir, deiner Sulamit, oder soll ich Yusuf, der Prinz sein, so über den Totenfluss Styx, der die andere Wupper ist, hinschweben, bis wir im Sturz verjüngt, vereint, verglühen. Aber nein, ich bin ja gerettet auf heiliger Erde und lebe ganz dem Messias versprochen, während du verloren bleibst, mir abtrünnig geworden, hartgesichtiger Verräter, Barbar, der du bist. Wehgeschrei, siehst du den schwarzen Schwan auf schwarzer Wupper? Hörst du mein Lied, klagend gestimmt auf blauem Klavier? Doch nun müssen wir aussteigen, sagt Vater Schüler zu seiner Else. Auf Erden war ich ihm zumeist ein folgsames Kind. Nun ist zwar bekannt, dass Else Schüler am Tag, als die erste 4,5 Kilometer lange Teilstrecke der Wuppertaler Schwebebahn festlich für den öffentlichen Verkehr freigegeben wurde, kein Kind, vielmehr gut 30 Jahre alt, mit Berthold Lasker verheiratet und seit 2 Jahren Mutter eines Sohnes war, aber das Alter ist ihren Wünschen jederzeit gefügig gewesen, weshalb 3 Lebenszeichen aus Jerusalem, adressiert an Dr. Ben, frankiert und abgeschickt kurz vor ihrem Tod, ohnehin alles besser wussten. Ich feilschte nicht lange, zahlte für die wiederum verschnürten Karten einen Liebhaberpreis und Kurtchen Mühlenhaupt, dessen Trödel schon immer besonders war, zwinkerte mir zu. 1902. So etwas wurde in Lübeck zum kleinen Ereignis, als sich der Gymnasiast in mir eigens für Promenaden zum Mühlentor oder den Ufern der Trave entlang seinen ersten Strohhut kaufte. Keinen weichen Filz, keine Melone, einen flachen, butterblumengelb prahlenden Strohhut, der, neuerdings in Mode, entweder vornehm Canotier oder volkstümlich Kreissäge genannt wurde. Auch Damen trugen bändergeschmückte Strohhüte, schnürten sich aber gleichwohl und noch lange ins Fischbein gestützte Korsett. Nur wenige wagten es, sich etwa vorm Katharineum, uns Primaner zum Spotte reizend, im luftdurchlässigen Reformkleid zu zeigen. Damals war vieles neu. Zum Beispiel brachte die Reichspost reichseinheitliche Briefmarken in Umlauf, drauf die Germania metallbusig im Profil. Und weil allerorts Fortschritt verkündet wurde, zeigten sich viele Strohhutträger neugierig auf die kommende Zeit. Meiner hat manches erlebt. Ich schob ihn in den Nacken, als ich den ersten Zeppelin bestaunte. Im Café Niederecker legte ich ihn zu den druckfrischen und den Bürgersinn heftig aufreizenden Buddenbrooks. Dann führte ich ihn als Student durch Hagenbecks Tierpark, der jüngst eröffnet worden war, und sah, so uniformbehütet, Affen und Kamele im Freigehege, wie mich, hochmütig Kamele und Affen begehrlich mit Strohhut sahen. Vertauscht auf dem Paukboden, vergessen im Alsterpavillon. Einige litten wiederholt unter Prüfungsschweiß. Mal um mal war ein neuer Strohhut fällig, den ich schwungvoll oder nur lässig vor Damen zog. Bald schob ich ihn mir seitlich schräg zurecht, wie ihn Buster Keaton im Stummfilm trug, nur dass mich nichts todtraurig stimmte, sondern jeglicher Anlass zum Lachen brachte, sodass mir in Göttingen, wo ich nach zweitem Examen als Brillenträger die Universität verließ, eher Harald Lloyd glich, der in späteren Jahren turmhoch zappelnd mit Strohhut und filmgerecht komisch am Uhrzeiger hing. Wieder in Hamburg war ich einer der vielen Strohhutmänner, die sich bei der Einweihung des Elbtunnels drängten. Vom Handelskontor zur Speicherstadt, vom Gericht zur Anwaltskanzlei eilten wir mit unseren Kreissägen und schwenkten sie als der weltgrößte Schiff, der Nordatlantik-Schnelldampfer Imperator, zur Jungfernfahrt den Hafen verließ. Oft genug fand sich Gelegenheit zum Hüteschwenken. Und dann, als ich mich mit einer Pfarrerstochter am Arm, die später einen Tierarzt ehelichte, am Elbufer bei Blankenese erging, weiß nicht mehr, ob im Frühling oder Herbst, entführte ein Windstoß meinen leichtgewichtigen Kopfputz. Er rollte, segelte, ich lief ihm nach, vergeblich. Ich sah ihn flussabwärts treiben, war untröstlich, so sehr Elisabeth, der zeitweilig meine Liebe galt, um mich bemüht blieb. Erst als Referendar, dann als Assessor, leistete ich mir Strohhüte besserer Qualität, solche mit Prägung der Hutmacherfirma im Schweißband. Sie blieben in Mode, bis vieltausend Strohhutmänner in Klein- und Großstädten, ich in Schwerin beim Kammergericht, um jeweils einen Gendarmen versammelt standen, der uns auf offener Straße und im Namen seiner Majestät an einem Spätsommertag vom Blatt lesend den Kriegszustand verkündete. Da warfen viele ihre Kreissägen in die Luft, erlebten sich vom öden Zivilleben befreit und tauschten freiwillig, nicht wenige endgültig, ihre butterblumengelb leuchtenden Strohhüte gegen feldgraue Helme ein, Pickelhauben genannt. 1903. Auf Pfingsten begann kurz vor 16:30 das Finale. Wir Leipziger hatten den Nachtzug genommen. Unsere 11, 3 Ersatzspieler, der Mannschaftstrainer, 2 Herren vom Vorstand. Von wegen Schlafwagen. Klar, dass alle, auch ich, dritter Klasse fuhren, hatten wir doch die Penunsen für die Fahrt mühsam zusammenkratzen müssen. Unsere Jungs jedoch haben sich klaglos auf den harten Bänken langgelegt und mir wurde bis kurz vor Uelzen ein wahres Schnarchkonzert geboten. So liefen wir in Altona zwar ziemlich gerädert, aber dennoch Frischgemut auf. Wie anderswo üblich empfing uns auch hier ein ordinärer Exerzierplatz, den sogar ein kiesgestreuter Weg kreuzte. Da half kein Protest. Herr Bär, der Unparteiische vom Altonaer FC 93, hatte das sandige, aber sonst tadellos ebene Spielfeld bereits mit einem Tau umzäunt und die Strafräume sowie die Mittellinie eigenhändig mit Sägespänen markiert. Dass unsere Gegner, die Jungs aus Prag, hatten anreisen dürfen, verdankten sie nur den schusseligen Herren vom Vorstand des Karlsruher FV, die auf einen üblen Trick reingefallen, an ein irreführendes Telegramm geglaubt und deshalb nicht mit ihrer Mannschaft zur Vorrunde nach Sachsen gereist waren. Also schickte der Deutsche Fußballbund kurz entschlossen den DFC Prag ins Endspiel. War übrigens das erste, das stattfand, und zwar bei schönstem Wetter, sodass Herr Bär von den rund 2000 Zuschauern ein hübsches Sümmchen Eintrittsgeld abkassieren konnte, in eine Blechschüssel hinein. Dennoch reichten die knapp 500 Mark nicht, alle Kosten zu decken. Gleich zu Beginn eine Panne. Vorm Anpfiff fehlte der Ball. Prompt protestierten die Prager, doch die Zuschauer haben mehr gelacht als geschimpft. Entsprechend groß war der Jubel, als endlich das Leder auf der Mittellinie lag und unser Gegner mit Wind und Sonne im Rücken den Anstoß hatte. Waren auch bald vor unserem Tor, gaben von links eine Flanke rein und nur knapp konnte Reit, unser baumlanger Schlussmann, Leipzig vor einem frühen Rückstand retten. Nun hielten wir gegen, doch die Pässe von rechts kamen zu scharf. Dann aber gelang den Pragern aus dem Gedränge vor unserem Strafraum ein Goal, das wir erst nach einer Reihe heftiger Angriffe gegen Prag, das mit Pick einen zuverlässigen Torhüter hatte, vor der Halftime ausgleichen konnten. Nach dem Seitenwechsel waren wir nicht mehr zu halten. In knapp 5 Minuten gelang es Stani und Riso dreimal einzusenden, nachdem Friedrich unseren zweiten Punkt und Stani noch vor dem Torsegen sein erstes Goal erzielt hatte. Zwar konnten die Prager nach einem Fehlpass von uns noch einmal scoren, nun aber, wie gesagt, ging die Post ab und der Jubel war groß. Selbst der tüchtige Mittelläufer Robicek, der allerdings Stani schwer faulte, konnte unsere Männer nicht stoppen. Nachdem Herr Bär den unfairen Robi verwarnt hatte, holte Riso kurz vor Abpfiff den 7. Punkt. Die Prager, vorher so hoch gelobt, enttäuschten ziemlich, besonders die Stürmerreihe. Zu viele Rückpässe, zu lasch im Strafraum. Später hieß es, Stani und Riso seien die Helden des Tages gewesen, aber das stimmt nicht. Die ganze Elf kämpfte wie ein Mann, wenngleich Bruno Staniszewski, der bei uns nur Stani hieß, schon damals zu erkennen gab, was die Feldspieler polnischer Herkunft im Verlauf der Jahre für den deutschen Fußball geleistet haben. Da ich bei uns im Vorstand noch lange aktiv war, die letzten Jahre als Kassenwart und häufig bei Auswärtsspielen dabei gewesen bin, auch noch Fritz Czepan und seinen Schwager Ernst Kuczora, also den Schalker Kreisel, Schalkes große Triumphe erlebt habe, kann ich getrost sagen, von der Altonaer Meisterschaft an ging es mit dem deutschen Fußball nur noch bergauf. Nicht zuletzt dank der Spielfreude und Torgefährlichkeit eingedeutschter Polen. Zurück nach Altona. Es war ein gutes, wenn auch kein großes Spiel. Aber schon damals, als der VfB Leipzig klar und unbestritten als deutscher Meister galt, war manch ein Journalist versucht, sein Süppchen in der Legendenküche zu wärmen. Jedenfalls hat sich das Gerücht, die Prager hätten in der Vornacht auf St. Paulis Reeperbahn mit Weibern rumgesumpft und wären deshalb besonders in der zweiten Halbzeit so flau im Angriff gewesen, als Ausrede erwiesen. Eigenhändig hat mir der Unparteiische Herr Bär geschrieben, die Besseren haben gesiegt. 1904. Bei uns in Herne ging das schon kurz vor Weihnachten los. Das sind dem Hugo Stinnes seine Zechen. Aber das Wagennullen gibt's auch woanders. Beim Harbner Bergbau, wenn der ihren Wagen nicht ganz voll sind und bisschen unreine Kohle zwischen, da gibt's noch ein Strafgeld drauf. Gewiss, Herr Bergrat, aber mit ein Grund für den Streik der ansonsten friedfertigen Bergleute mag wohl die im ganzen Revier verbreitete und von der Grubenverwaltung verharmloste Wurmkrankheit sein, von der ein Fünftel aller Knappen. Wenn du mich fragst, dann sind von dat Gewürm sogar die Grubenpferde befallen. Ach wat, dat waren die Polacken, die dat Dingens eingeschleppt haben. Aber streiken tun alle, auch die polnischen Bergleute, die ja, wie Sie wissen, Herr Bergrat, sonst leicht zu beruhigen sind. Mit Schnaps, so ein Kappes, am Saufen sind die hier alle. Jedenfalls beruft sich die Streikleitung auf das Berliner Friedensprotokoll von 89, also auf die achtstündige Normalschicht. Gibt's nirgendswo. Überall werden die Seilfahrten verlängert. Bei uns in Herne sind wir an die 10 Stunden unter Tage. Aber wenn du mich fragst, ist es das Wagennullen, das in der letzten Zeit immer mehr am Zunehmen ist. Jetzt werden schon über 60 Schächte bestreikt. Außerdem gibt's wieder mal schwarze Listen. Und in Wesel steht das Infanterieregiment 57 auf Abruf schon und Gewehr bei Fuß. Unsinn, Leute. Bisher sind im ganzen Revier nur Gendarmen im Einsatz. Aber bei uns in Herne haben sie Bergbeamte, wie Sie einer sind, als Zechenpolizei mit Armbinde und Schlagstock bewaffnet. Pinkertons werden die genannt, weil nämlich der Amerikaner Pinkerton als erster auf diesen fiesen Dreh gekommen ist. Und weil nun überall Generalstreik ist, ist der Stinnes Hugo am Stilllegen von seinen Zechen. Dafür ist jetzt in Russland so was wie eine Revolution am Laufen. Und in Berlin hat der Genosse Liebknecht, aber da ist gleich Militär aufmarschiert und hat losgeballert. Wie in Südwest, da räumen unsere Männer ruckzuck mit all die Hottentotten auf. Jedenfalls werden jetzt im ganzen Revier über 200 Zechen bestreikt. Hat man gerechnet, sind 85%. Läuft aber bisher ziemlich ruhig, geordnet, Herr Bergrat, weil selbst die Gewerkschaftsleitung, nicht wie in Russland, wo die Revolution immer mehr am Zunehmen ist, und deshalb, Genossen, wurde in Herne erstmals gegen Streikbrecher eingeschritten. Weil Stinnes jedoch immer noch jede Einigung ablehnt, muss man befürchten, jetzt herrscht in Russland Kriegszustand. Aber unsere Jungs haben diese Hereros und ähnliche Hottentotten einfach in die Wüste gejagt. Jedenfalls hat Liebknecht die Arbeiter in Petersburg und uns im Revier Helden des Proletariats genannt. Doch mit den Japanern wird der Russe nicht so fix fertig. Bei uns in Herne haben sie nun doch geschossen, aber nur in der Luft. Jedenfalls sind alle am Laufen gewesen. Vom Zechentor weg, quer über den Vorplatz. Nein, Herr Bergrat, kein Militär, Polizei nur. Aber gelaufen sind wir trotzdem. Nix wie weg hier, habe ich zu Anton gesagt. 1905. Schon mein Herr Vater war im Auftrag einer Bremer Reederei in Tanger, Casablanca und Marrakesch tätig, und zwar lange vor der ersten Marokko-Krise. Ein immer besorgter Mann, dem die Politik, insbesondere der fernab regierende Kanzler Bülow, die Bilanz trübte. Als seinem Sohn, der zwar unser Handelshaus leidlich neben der starken französischen und spanischen Konkurrenz über Wasser hielt, aber den Tagesgeschäften mit Safran und Feigen, Datteln und Kokosnüssen ohne wahre Leidenschaft nachging, deshalb das Kontor gerne mit dem Teehaus tauschte und auch sonst zu allerlei Kurzweil die Sucks aufsuchte, war mir das ständige Krisengerede bei Tisch und im Club eher lächerlich. So habe ich denn auch des Kaisers spontane Visite beim Sultan aus Distanz und nur durchs ironische Monokel betrachtet, zumal es Abd al-Assis verstand, selbst auf angemeldeten Staatsbesuch mit bestaunenswertem Spektakel zu reagieren, den hohen Gast mit malerischer Leibgarde und englischen Agenten abzuschirmen und sich insgeheim dennoch Frankreichs Gunst und Schutz zu sichern. Trotz der vielbelächelten Pannen bei der Landung Fast wäre die Barkasse samt Souverän gekentert, war des Kaisers Auftritt imposant. Auf einem geliehenen, sichtlich nervösen Schimmel ritt er durchaus sattelfest in Tanga ein. Sogar Jubel war zu haben. Spontan jedoch wurde insbesondere sein Helm bewundert, von dem mit der Sonne korrespondierende Lichtsignale ausgingen. Später kursierten in den Teehäusern, aber auch im Club, karikierende Zeichnungen, auf denen die adlergeschmückte Haube bei Aussparung aller Gesichtszüge mit dem majestätischen Schnurrbart lebhaft Zwiesprache hielt. Zudem verstand es der Zeichner, nein, nicht ich war der Übeltäter, sondern ein Künstler, den ich von Bremen her kannte und der mit dem Künstlervölkchen in Worpswede verkehrte, Helm und Zwirbelbart dergestalt vor marokkanischer Kulisse zur Schau zu stellen, dass sich die Kuppeln der Moscheen und deren Minarette mit der Rundung der reich verzierten Haube und dem spitzen Pickel aufs Lebendigste in Einklang befanden. Außer besorgten Depeschen brachte der demonstrative Auftritt nichts ein. Während seine Majestät forsche Reden hielt, einigten sich Frankreich und England, was Ägypten und Marokko betraf. Mir war das Ganze ohnehin lachhaft. Und ähnlich lächerlich wirkte 6 Jahre später das Aufkreuzen unseres Kanonenbootes Panther vor Agadir. Gewiss, sowas brachte nachgrollenden Theaterdonner. Doch bleibenden Eindruck hat einzig des Kaisers im Sonnenglas blitzender Helm hinterlassen. Die hiesigen Kupferschmiede haben ihn fleißig nachgebildet und auf alle Märkte gebracht. Noch lange, jedenfalls länger, als unser Export-Import sich hielt, konnte man in den Souks von Tanga und Marrakesch die preußischen Pickelhauben en Miniatur und überlebensgroß als Souvenir, aber auch als nützlichen Spucknapf kaufen. Mir ist bis auf den heutigen Tag solch eine Haube, die mit dem Pickel in einer Sandkiste steckt, von Nutzen. Meinem Vater jedoch, dem nicht nur im Geschäftlichen ein immer das Schlimmste befürchtender Weitblick eigen war und der seinen Sohn gelegentlich und nicht ganz grundlos als Bruder Leichtfuß titulierte, konnten meine witzigsten Einfälle nicht den Lachmuskel stimulieren. Vielmehr sah er zunehmend Anlass, seinen besorgten Befund: Wir werden eingekreist, im Bund mit den Russen kreisen Briten und Franzosen uns ein, nicht nur bei Tisch zu äußern. Und manchmal beunruhigte er uns mit dem Nachsatz: Zwar versteht es der Kaiser, mit dem Säbel zu rasseln, aber die wirkliche Politik machen andere. 1906. Man nenne mich Kapitän Sirius. Mein Erfinder heißt Sir Arthur Conan Doyle, berühmt als Autor weltweit verbreiteter Sherlock-Holmes-Geschichten, in denen die Kriminalistik streng wissenschaftlich betrieben wird. Und wie nebenbei hat er versucht, das insulare England vor drohender Gefahr zu warnen, als 8 Jahre, nachdem unser erstes seetüchtiges U-Boot zu Wasser gelassen war, eine Erzählung von ihm unter dem Titel Danger veröffentlicht wurde, die im Kriegsjahr 15 als Der Tauchbootkrieg, wie Kapitän Sirius England niederzwang, in deutscher Übersetzung erschien, bis gegen Kriegsende 18 Auflagen erlebte, inzwischen jedoch leider vergessen zu sein scheint. Diesem vorausblickenden Büchlein zufolge gelang es mir als Kapitän Sirius, den König von Norland, mit dem unser Reich gemeint war, von der gewagten, aber dennoch zu beweisenden Möglichkeit zu überzeugen, mit nur 8 Unterseebooten, mehr hatten wir nicht, England von jeglicher Lebensmittelzufuhr abzuschneiden und regelrecht auszuhungern. Unsere Boote hießen Alpha, Beta, Gamma, Theta, Delta, Epsilon, Iota und Kappa. Das zuletzt genannte Boot ging leider im Verlauf des insgesamt erfolgreichen Unternehmens im englischen Kanal verloren. Ich war Kapitän der Iota und führte die gesamte Flottille an. Erste Erfolge konnten wir in der Themse-Mündung nahe der Insel Sheerness verbuchen. Kurz nacheinander versenkte ich mit Torpedotreffern mittschiffs die Adela, beladen mit Hammelfleisch aus Neuseeland, gleich darauf die Moldavia der Orientalgesellschaft, danach die Cusco, beide Schiffe mit Getreide beladen. Nach weiteren Erfolgen vor der Kanalküste und fleißigem Schiffe versenken bis in die irische See hinein, wobei unsere gesamte Flottille in Rudeln oder bei Einzelaktionen beteiligt war, begannen zuerst in London, dann auf der ganzen Insel die Preise zu steigen. Ein 5-Pence-Brotlaib kostete bald 1,5 Schilling. Durch systematische Blockierung aller wichtigen Einfuhrhäfen trieben wir die Wucherpreise weiter in die Höhe und lösten landesweit eine Hungersnot aus. Die darbende Bevölkerung protestierte gewalttätig gegen die Regierung. Die Börse, das Empire-Heiligtum, wurde gestürmt. Wer zur Oberschicht gehörte oder es sich leisten konnte, flüchtete nach Irland, wo es immerhin ausreichend Kartoffeln gab. Schließlich musste das stolze England gedemütigt mit Norrland Frieden schließen. Im zweiten Teil des Buches äußerten sich Marinefachleute und andere Sachverständige, die alle des Autors Doyle publizierte Warnung vor der U-Boot-Gefahr bekräftigten. Jemand, ein Vizeadmiral AD, gab den Ratschlag, wie einst Josef in Ägypten, nunmehr in England Getreidespeicher zu bauen und die Produkte der einheimischen Landwirtschaft durch Zölle zu schützen. Dringlich wurde gefordert, vom dogmatischen Inseldenken Abstand zu nehmen und endlich den Tunnel nach Frankreich zu graben. Ein anderer Vizeadmiral schlug vor, Handelsschiffe nur noch im Konvoi fahren zu lassen und schnell bewegliche Kriegsschiffe speziell für die U-Boot-Jagd umzurüsten. Lauter kluge Hinweise, deren Nützlichkeit im wirklichen Kriegsverlauf leider bestätigt worden sind. Ich könnte, was die Wirkung von Wasserbomben betrifft, ein besonderes Lied davon singen. Bedauerlicherweise hat mein Erfinder, Sir Arthur, vergessen zu berichten, dass ich als junger Leutnant in Kiel dabei gewesen bin, als am 4. August 1906 auf der Germania-Werft unser erstes seetaugliches Boot mit dem Werftkran auf Wasser gesetzt wurde, streng abgeschirmt, weil geheim. Bis dahin war ich zweiter Offizier auf einem Torpedoboot gewesen, hatte mich aber nun freiwillig zur Erprobung unserer noch unterentwickelten Unterwasserwaffe gemeldet. Zur Mannschaft gehörend erlebte ich erstmals, wie U1 auf 30 Meter Tiefe gebracht wurde und wenig später mit eigener Kraft die offene See erreichte. Einräumen muss ich allerdings, dass die Firma Krupp schon zuvor nach den Plänen eines spanischen Ingenieurs ein 13-Meter-Boot, das unter Wasser 5,5 Knoten liefert, bauen lassen. Die Forelle erregte sogar des Kaisers Interesse. Prinz Heinrich nahm persönlich an einer Tauchfahrt teil. Leider hat das Reichsmarineamt die zügige Weiterentwicklung der Forelle verzögert. Und überdies gab es Schwierigkeiten mit dem Petroleummotor. Als aber nach einem Jahr Verspätung U1 in Eckernförde in Dienst gestellt wurde, war kein Halten mehr, auch wenn man die Forelle und ein 39-Meter-Boot, die Kampala, die bereits mit 3 Torpedos armiert war, später nach Russland verkauft hat. Ich sah mich peinlicherweise zur feierlichen Übergabe abkommandiert. Extra aus Petersburg angereiste Popen segneten die Boote von vorn bis achtern mit Weihwasser. Nach langwierigem Landtransport hat man sie in Wladiwostok zu Wasser gelassen, zu spät, um sie gegen Japan zum Einsatz zu bringen. Aber mein Traum ging dennoch in Erfüllung. Trotz seines in unzähligen Geschichten bewiesenen Detektivgespürs hat Conan Doyle nicht ahnen können, wie viele deutsche Jungmänner sich, gleich mir, das schnelle Abtauchen, den schweifenden Seerohrblick, die zielgerecht dümpelnden Tanker, das Kommandotorpedo los, die vielen bejubelten Treffer, das kameradschaftlich enge Beieinander und die wimpelgeschmückte Heimfahrt erträumt haben. Und ich, der ich von Anfang an dabei gewesen bin und inzwischen zur Literatur gehöre, habe nicht ahnen können, dass Zehntausende unserer Jungs aus ihrem Unterwassertraum nicht aufwachen würden. Leider misslang, dank Sir Arthurs Warnung, unser wiederholter Versuch, England in die Knie zu zwingen. So viele Tote. Doch Kapitän Sirius blieb verurteilt, jedes Abtauchen zu überleben. 1907. Ende November brannte an der Zeller Chaussee unser Walzwerk aus. Totalschaden. Dabei waren wir prima in Schwung. Ungelogen. 36.000 Platten pro Tag spuckten wir aus. Man riss uns die Dinger aus der Hand. Und der Umsatz von unserem Grammophonsortiment kletterte auf jährlich 12 Millionen Mark. Besonders gut lief das Geschäft, weil wir in Hannover seit 2 Jahren beiderseits abspielbare Platten pressten. Die gab sonst nur in Amerika. Viel Militärgeschmetter, wenig, das gehobenem Anspruch genügte. Doch dann endlich gelang es Rappaport, das ist meine Wenigkeit, Nelly Melba, die große Melba, zur Aufnahme zu überreden. Anfangs zierte sie sich, wie später Schaljapin, der eine heidnische Angst hatte, durch das Teufelszeug, wie er unsere neueste Technik nannte, seine weiche Bassstimme zu verlieren. Josef Berliner, der mit seinem Bruder Emil noch vorm Jahrhundertende die Deutsche Grammophon in Hannover gegründet, dann deren Sitz nach Berlin verlegt hatte und bei nur 20.000 Mark Gründungskapital ein ziemliches Risiko eingegangen war, sagte eines schönen Morgens zu mir: Pack die Koffer, Rappaport, du musst schleunigst nach Moskau abdampfen und, frag mich nicht wie, den Schaljapin rumkriegen. Ungelogen. Ich stieg in den nächsten Zug, ohne lange zu packen, nahm aber unsere ersten Schellackplatten mit, die mit der Melba drauf, sozusagen als Gastgeschenk. War das eine Reise? Kennen Sie das Restaurant? Ja? Exquisit. Wurde dann eine lange Nacht im Chambre Séparée. Anfangs tranken wir nur Wodka aus Wassergläsern, bis Fjodor sich schließlich bekreuzigte und zu singen begann. Nein, nicht seine Boris Godunow-Landsnummer, nur immer dieses fromme Zeug, das die Mönche mit ihren abgrundtiefen Bässen brummen. Dann gingen wir zu Champagner über. Aber erst gegen Morgengrauen unterschrieb er weinend und immer zu kreuzschlagend. Weil ich von Kindheit an hinke, hat er in mir, als ich zur Signatur drängte, wohl den Teufel gesehen. Und zur Unterschrift kam es nur, weil wir den großen Tenor Subinov bereits an Land gezogen hatten und ich ihm dessen Vertrag vorlegen konnte, sozusagen als Muster. Jedenfalls wurde Schaljapin unser erster wirklicher Plattenstar. Nun kamen sie alle. Leo Slezak, Alessandro Moreschi, den wir als letzten Kastraten auf Platte nahmen. Und dann gelang es mir, im Hotel de Milano, unglaublich, ich weiß, nämlich eine Etage über Verdis Sterbezimmer, die ersten Aufnahmen mit Enrico Caruso, 10 Arien unter Dach und Fach zu bringen, selbstverständlich mit Exklusivvertrag. Bald sang auch Adelina Patti und wer sonst noch für uns. Wir lieferten in aller Herren Länder. Das englische und das spanische Königshaus gehörten zu unseren Stammkunden. Was das Pariser Haus Rothschild betrifft, gelang es Rappaport sogar, mit ein paar Tricks dessen amerikanischen Lieferanten auszuboten. Trotzdem war mir als Plattenhändler klar, dass wir nicht exklusiv bleiben durften, weil nämlich nur die Masse es macht und dass wir dezentralisieren mussten, um mit weiteren Presswerken in Barcelona, Wien und, ungelogen, Kalkutta auf dem Weltmarkt bestehen zu können. Deshalb war der Brand in Hannover auch kein totales Desaster. Aber bekümmert hat uns das schon, weil wir an der Zeller Chaussee mit den Brüdern Berliner ganz klein angefangen haben. Zwar waren die beiden Genies, ich nur Plattenhändler, aber Rappaport hat immer gewusst, mit der Schallplatte und dem Grammophon erfindet die Welt sich neu. Trotzdem hat sich Schaljappi noch lange vor jeder Aufnahme x-mal bekreuzigt. 1908. Das ist so Usus in unserer Familie. Der Vater nimmt den Sohn mit. Schon mein Großvater, der bei der Eisenbahn und gewerkschaftlich organisiert war, nahm seinen Stammhalter mit, wenn Wilhelm Liebknecht wieder mal in der Hasenheide sprach. Und mein Vater, der auch bei der Eisenbahn und Genosse war, hat mir von diesen Großkundgebungen, die, solange Bismarck dran war, verboten wurden, den gewissermaßen prophetischen Satz: Die Annexion von Elsaß-Lothringen bringt uns nicht den Frieden, sondern den Krieg, regelrecht eingetrichtert. Nun nahm er mich, den 9- oder 10-jährigen Steppke, mit, wenn Wilhelms Sohn, der Genosse Karl Liebknecht, entweder im Freien oder, wenn das verboten wurde, in verräucherten Wirtshäusern sprach. Auch nach Spandau fuhr er mit mir, weil Liebknecht da für Wahlen kandidierte. Und im Jahr 05 durfte ich mit der Eisenbahn, weil Vater als Lokomotivführer Freifahrten zustanden, sogar nach Leipzig. Denn im Felsenkeller in Plagwitz sprach Karl Liebknecht über den großen Streik im Ruhrrevier, der damals durch alle Zeitungen ging. Aber er redete nicht nur über Bergleute und agitierte nicht nur gegen die preußischen Kraut- und Schlotjunker, sondern verbreitete sich hauptsächlich und regelrecht prophetisch über den Generalstreik als zukünftiges Kampfmittel der proletarischen Massen. Er sprach frei und holte sich die Wörter aus der Luft. Und schon war er bei der Revolution in Russland und beim blutbefleckten Zarismus. Zwischendurch gab es immer wieder Beifall. Und zum Schluss wurde einstimmig eine Resolution angenommen, in der sich die Versammelten, mein Vater sagte, es sind bestimmt über 2000 gewesen, mit den heldenmütigen Kämpfern im Ruhrrevier und in Russland solidarisiert haben. Vielleicht waren es sogar 3000, die sich im Felsenkeller drängten. Ich sah ja mehr als mein Vater, weil er mich auf seine Schultern gesetzt hatte, wie schon sein Vater es tat, wenn Wilhelm Liebknecht oder der Genosse Bebel zur Lage der Arbeiterklasse sprachen. Das war ja so Usus bei uns. Jedenfalls habe ich als Steppke den Genossen Liebknecht immer erhöht, gewissermaßen von hoher Warte, nicht nur gesehen, auch gehört. Er war ein Massenredner. Dem gingen die Worte nie aus. Besonders gerne hat er die Jugend agitiert. Auf freiem Feld hörte ich ihn über die Köpfe der zigtausend hinweg rufen: Wer die Jugend hat, der hat die Armee. Was ja auch wieder prophetisch gewesen ist. Jedenfalls habe ich auf Vaters Schultern richtig Angst bekommen, wenn er uns anschrie: Der Militarismus ist der brutale Exekutor und blutig eiserne Schutzwall des Kapitalismus. Denn das weiß ich noch wie heute, dass er mir regelrecht Angst eingeredet hat, sobald er vom inneren Feind sprach, den man bekämpfen muss. Wahrscheinlich musste ich deshalb so dringend pinkeln und auf den Schultern hin und her rutschen. Aber mein Vater merkte nichts von meinem Bedürfnis, weil er begeistert war. Da konnte ich mich auf meinem Hochsitz nicht mehr zurückhalten. Und das geschah im Jahr 07, dass ich meinem Vater durch die Latzhose durch in den Nacken gepisst habe. Bald danach wurde der Genosse Liebknecht verhaftet und musste, weil vom Reichsgericht wegen seiner Kampfschrift gegen den Militarismus verurteilt, ein ganzes Jahr, 1908 und länger, festungshaft in Glatz absitzen. Mein Vater jedoch hat mich, als ich ihm in höchster Not den Rücken runter bepinkelt hatte, von seinen Schultern genommen und während der Kundgebung und während noch der Genosse Liebknecht die Jugend agitierte, regelrecht durchgeprügelt, sodass ich seine Hand noch lange gespürt habe. Und deshalb, nur deshalb, bin ich später, als es endlich losging, zum Wehrbezirk gelaufen, habe mich freiwillig gemeldet, bin sogar wegen Tapferkeit ausgezeichnet worden und habe es nach zweimaliger Verwundung bei Arras und vor Verdun bis zum Unteroffizier gebracht, auch wenn mir immer, selbst als Stoßtruppführer in Flandern, gewiss gewesen ist, dass der Genosse Liebknecht, den einige Kameraden vom Freikorps später, viel später, wie die Genossin Rosa, erschossen und eine der Leichen sogar in den Landwehrkanal geworfen haben, 100-mal recht gehabt hat, als er die Jugend agitierte. 1909. Weil ich meinen Weg zum Urban-Krankenhaus tagtäglich mit dem Fahrrad abstrampelte und überhaupt als Velo-Enthusiast galt, wurde ich Dr. Willners Assistent beim Sechstagerennen, das auf dem Winter-Velodrom am Zoologischen Garten stattfand, übrigens nicht nur erstmals in Berlin und im Reich, sondern überhaupt in Europa. Nur in Amerika kannte man diese Strapaze schon seit einigen Jahren, weil dort sowieso alles, was kolossal ist, Publikum anzieht. Deshalb galten dann auch die New Yorker Sieger der letzten Saison, Floyd McFarland und Jimmy Moraine, als Favoriten. Schade, dass der deutsche Fahrer Rütt, der 2 Jahre zuvor mit seinem holländischen Partner Stoll das amerikanische Rennen gewonnen hatte, in Berlin nicht dabei sein durfte. Im Reich fahnenflüchtig geworden, galt er als straffällig und konnte keine Einreise in sein Vaterland wagen. Aber Stoll, dieser hübsche Bengel, war auf der Bahn und bald gefeierte Liebling des Publikums. Natürlich hoffte ich, dass Robel, Stellbrink und unser Veloass Willy Arendt die deutschen Farben nach besten Kräften vertreten würden. Ständig, das heißt rund um die Uhr, leitete Dr. Willner die ärztliche Station des Sechstagerennens. Auch wir bezogen, wie die Fahrer, hühnerstallgroße Schlafkojen, die an der Längsseite des Innenraumes zusammengezimmert worden waren, gleich neben der kleinen Mechanikerwerkstatt und der einigermaßen abgeschirmten Station für medizinische Betreuung. Und wir bekamen zu tun. Schon am ersten Tag des Rennens stürzte Poulin und riss im Sturz unseren Willy Arendt mit sich. Wir beide, die einige Runden lang aussetzen mussten, fuhren Georgette und Rosenlöcher weiter. Der Letztere hat dann später erschöpft ausscheiden müssen. Nach unserem Medizinplan hatte Dr. Willner schon vor Beginn des Rennens angeordnet, das Körpergewicht aller Teilnehmer zu erfassen, was abermals nach Ende der 6-Tages-Frist geschah. Ferner bot er allen Rennfahrern, nicht nur den Deutschblütigen, Sauerstoffinhalationen an. Ein Vorschlag, dem fast alle Konkurrenten nachgekommen sind. Täglich wurden in unserer Station 6 bis 7 Flaschen Sauerstoff verbraucht, was die enormen Belastungen des Rennens bezeugt. Nach dem gerade noch rechtzeitig beendeten Umbau zeigte die 150-Meter-Bahn im Velodrom ein verändertes Aussehen. Die frisch gestampfte Rennpiste war grün angestrichen. Auf den Stehplätzen der Galerie drängte Jugend. In den Logen und auf den Sperrsitzen des Innenraumes sah man Herren in Frack und weißer Bauchbinde aus Berlin W. Mit ihren Riesenhüten behinderten die Damen die Sicht. Zwar wurde die Hofloge schon am zweiten Tag, als unser Willy Arendt bereits 2 Runden zurücklag, von Prinz Oskar und Gefolge besucht, aber als sich am 4. Tag zwischen den Favoriten McFarland Moraine und Stoll Berthet während 25 Runden stürmische Überholungskämpfe abspielten und der Franzose Jacquelin unseren Fahrer Stellbrink geohrfeigt hatte, worauf es auf der Galerie zu Tumulten kam und das Publikum Jacquelin zu lynchen drohte, weshalb das Rennen für kurze Zeit abgeläutet und der Franzose disqualifiziert wurde, erschien mit prächtig aufgeputztem Hofstaat seine kaiserliche Hoheit, der Kronprinz, und blieb gut gelaunt bis lange nach Mitternacht. Großer Jubel bei seinem Erscheinen. Dazu flotte Militärmärsche, aber auch Gassenhauer für die mitjohlende Galerie. Selbst während ruhiger Stunden, wenn die Fahrer ihre Runden ganz sachte drehten, erschallte, um alle wach zu halten, stramme Musik. Stellbrink, ein zäher Bursche, der nun mit Mandoline im Arm fuhr, kam gegen das Marschgeschmetter natürlich nicht an. Sogar am frühen Morgen, wenn sich absolut nichts Aufregendes ereignete, hatten wir zu tun. Dank der Elektrizitätsgesellschaft Sanitas war unsere Station mit den neuesten Rotar-Röntgenapparaten ausgestattet, sodass Dr. Willner, als wir vom Generaloberstabsarzt Professor Dr. Tscherning inspiziert wurden, bereits 60 Röntgenaufnahmen von den beteiligten oder bereits ausgeschiedenen Rennfahrern gemacht hatte und nun Professor Tscherning vorzeigen konnte. Der Professor riet Dr. Willner, dieses und anderes Material später zu veröffentlichen, was in einer maßgeblichen Fachzeitschrift, ohne dass allerdings meine Tätigkeit erwähnt wurde, geschehen ist. Aber auch das Rennen war unserem hohen Besuch einige Neugierde wert. Der Professor sah, wie das bisherige Spitzenteam Stoll-Berthet am fünften Takt von den amerikanischen Favoriten überrundet wurde. Später, nachdem Brocco beim Spurt Berthet behindert hatte, behauptete dieser, dass sein Partner Stoll vom Team McFarland-Morane bestochen worden sei, ohne diese Anschuldigung vor der Rennaufsicht beweisen zu können. So blieb Stoll, auch wenn sich der Verdacht hielt, weiterhin Publikumsliebling. Dr. Willner hat unseren Fahrern als aufbauende Nahrung Biocitin und Biomalz, rohe Eier und Rostbeef, Reis, Nudeln und Pudding empfohlen. Robel, ein mürrischer Einzelgänger, löffelte auf Rat seines Privatarztes mächtige Portionen Kaviar in sich hinein. Fast alle Fahrer rauchten, tranken Sekt. Jacquelin bis zum Ausscheiden sogar Portwein. Wir glaubten Grund zur Annahme zu haben, dass einige der ausländischen Fahrer von anregenden Mitteln, mehr oder weniger gefährlichen Giftstoffen, Gebrauch machten. Dr. Willner vermutete Strychnin und Koffeinpräparate. Bei Berthet, einem schwarzlockigen Millionärssohn, konnte ich beobachten, wie er in seiner Koje süchtig an einer Ingwerwurzel kaute. Trotzdem fiel das Team Stoll-Berthet überrundet zurück und Floyd, McFarland und Jimmy Morane holten sich am siebten Tag abends um 10 Uhr den Sieg. Sie konnten die Preissumme von 5.000 Mark einstreichen. Natürlich hat unser Willy Arndt mit 17 Runden Rückstand selbst seine treuesten Anhänger enttäuscht. Das Velodrom jedoch blieb, trotz der gegen Schluss aufs Doppelte erhöhten Eintrittspreise, bis zum 21. März ausverkauft. Von anfangs 15 Paaren waren am Ende noch 9 auf der Bahn. Rauschender Beifall beim Abläuten. Auch wenn Stoll, dieser hübsche Bengel, Sonderapplaus bekam, wurde den Amerikanern, als sie die Ehrenrunde abfuhren, fairer Beifall gespendet. Selbstverständlich war die Hofloge mit Kronprinz, den Prinzen von Thurn und Taxis sowie weiterem Adel besetzt. Ein veloverrückter Mäzen spendierte sogar unseren Fahrern Arendt und Robel für aufgeholte Runden ansehnliche Trostpreise. Mir schenkte Stoll als Andenken eine seiner in Holland fabrizierten Luftpumpen. Und Dr. Willner hielt für bemerkenswert, dass wir im Verlauf des 6-Tage-Rennens bei allen Fahrern starke Eiweißausscheidungen feststellen konnten. 1910. Jetzt will ich mal erzählen, warum mich die Kerls hier Nur weil ich Bertha heiß und eine volle Figur hab, so was wie einen Spitznamen angehängt haben. Wir waren damals in der Kolonie am Wohnen. Die war vom Werk und ganz nah an der Arbeit dran. Deshalb kriegten wir auch von dem ganzen Qualm ab. Aber wenn ich am Schimpfen gewesen bin, weil die Wäsche schon wieder ganz grau beim Trocknen und die Blagen immerzu am Husten waren, hat Vater gesagt, lass mal, Bertha, wer bei Krupp auf Akkord ist, der muss ganz schnell bei die Arbeit sein. War wir denn auch bis in die letzte Zeit all die Jahre, auch wenn es eng ist gewesen, weil wir die Kammer nach hinten, die zum Karnickelstall raus, für zwei Alleinstehende, was man bei uns Kostgeier genannt hat, haben abgeben gemusst und ich für meine Strickmaschinen, die ich von ein eigens Erspartes mir abgeknapst habe, keinen Platz nicht fand. Aber was mein Kübis ist, der hat immer für mich gesagt, lass mal, Bertha, Hauptsache, es regnet nicht rein. Er war in der Gießerei. Da waren so Kanonenrohre am Gießen. Mit allem drum und dran. War ja ein paar Jahre nur vorm Krieg. Da gab's zu tun. Und da haben sie ein Dingens gegossen, worauf sie ganz stolz sind gewesen, weil so ein Riesendingens noch nie in der Welt gegeben hat. Und weil bei uns in der Kolonie viele in der Gießerei waren, sogar unsere Kostgänger beide, waren sie immerzu über das Dingens am Reden, auch wenn es angeblich noch so geheim ist gewesen. Aber das Wort und Wort nicht fertig. Sollt an für sich so was wie ein Mörser sein. Das sind die mit der Stummelrohre. 42 Zentimeter Durchmesser genau, hat es geheißen. Aber paar Mal ging dem Rohr sein Guss daneben. Und auch sonst zog sich das hin. Aber Vater hat immer gesagt, wenn du mich fragst, das kriegen wir schon noch hin, bis es losgeht richtig. Oder was Krupp ist, der verkauft das Dingens beim Zar in Russland womöglich. Als es dann aber richtig losging, paar Jahre später, haben sie nicht verkauft, sondern von weit weg sogar mit der Dingens auf Paris draufgeballert. Wurde denn überall Dicke Bertha genannt, auch wo mich keiner gekannt hat. Das waren nur die Gießer von uns in der Kolonie, die das als Erste nach mir genannt haben, weil ich nun mal bei uns die am dicksten war. Hat mir gar nicht gefallen, dass ich nur überall ins Gerede kam, auch wenn mein Köbis für mich gesagt hat, ist ja nicht bös gemeint. Dabei habe ich noch nie was für Kanonen übergehabt, auch wenn wir von dem Krupp seine Dinger gelebt haben. Wenn Sie mich fragen, gar nicht mal schlecht. Sogar Gänse und Hühner sind bei uns in der Kolonie am Rumlaufen gewesen. Fast jeder hat sein Schwein im Koben gefüttert. Und dennoch, wenn es Frühling war, all die Karnickel. Soll aber nicht viel genutzt haben im Krieg, ihre dicke Bertha. Waren sich am Kaputtlachen, die Franzosen, wenn der Dingens mal wieder daneben geballert hat. Und mein Köbis, den dieser Ludendorff noch ganz am Schluss in den Landsturm geholt hat, weshalb er jetzt Krüppel ist und wir nicht mehr in der Kolonie sein dürfen und nur noch in der Laube auf Miete von meinem bisschen erspartes Leben, sagt immer zu mir, lass mal, Bertha. Von mir aus kannst du ruhig was drauflegen noch. Hauptsache, du bleibst uns gesund. 1911. Mein lieber Eulenburg, wenn ich sie noch so nennen darf, nachdem uns die Kanaille Harden mit seinen Zeitungsschmierereien so arg besudelt hat, worauf ich, wenn auch murrend, der Staatsräson gehorchen und meinen mir treu ergebenen Reisebegleiter und beratenden Freund im Stich lassen musste. Dennoch, lieber Fürst, bitte ich Sie, nun mit mir zu triumphieren. Es ist soweit. Heute habe ich meinem Marineminister Tirpitz, der im Reichstag so trefflich den Linksliberalen einzuheizen wusste, zum Großadmiral ernannt. All meine Skizzen zum Flottenbestand, deren Akribie Sie oft milde gerügt haben, weil ich während aller langweiligster Sitzungen nicht müde wurde auf Aktendeckel, ja, sogar in die überaus drögen Akten hinein, meinen kleinen Talent zu frönen und uns zur Mahnung, Frankreichs Charles Martel und seine Panzerkreuzer erster Klasse, voran die Jeanne d'Arc, dann Russlands Neubauten, vorab die Panzerschiffe Petropawlowsk, Poltawa und Sewastopol mit allen Geschütztürmen als geballte Seemacht zu notieren. Denn was hatten wir Englands Greynoughts entgegenzusetzen, bevor uns die Flottengesetze nach und nach freie Hand verschafften? Allenfalls die 4 Panzerkreuzer der Brandenburg-Klasse, sonst nichts. Doch dieses, den denkbaren Feind umfassendes Skizzenwerk findet nun, wie Sie, lieber Freund, dem beigelegten Material entnehmen können, unserseits Antwort, ist nicht mehr nur Entwurf, sondern pflügt bereits die Nord- und Ostsee oder liegt in Kiel, Wilhelmshaven und Danzig auf Stapel. Ich weiß, wir haben Jahre verloren. Unsere Leute waren in Rebus Navalibus leider äußerst unkundig. Es galt im Volke eine allgemeine Bewegung, mehr noch Begeisterung für das Flottenwesen auszulösen. Der Flottenverein, ein Flottengesetz musste her, wobei mir die Engländer, oder sage ich besser, meine liebenswerten englischen Vettern, wider Willen geholfen haben, als sie während des Burenkrieges, Sie erinnern sich, lieber Freund, 2 unserer Dampfer ganz und gar widerrechtlich vor der ostafrikanischen Küste aufbrachten. Da war die Empörung im Reiche groß. Das half im Reichstag. Wenn auch mein Ausspruch, wir Deutsche müssen den englischen Greynoughts unsere gepanzerten Fürchte nichts entgegensetzen, allerlei Lärm verursacht hat. Ja, ja, lieber Eulenburg, ich weiß, meine größte Versuchung ist und bleibt Wolfs Telegrafenbüro. Aber nun schwimmen die ersten verwirklichten Träume. Und das Weitere? Tirpitz wird's richten. Mir jedenfalls bleibt es ein heiliges Vergnügen, fernerhin Linienschiffe und Panzerkreuze zu skizzieren. Nunmehr ernsthaft an meinem Schreibsekretär, vor dem ich, wie Sie wissen, auf einem Sattel sitze, allzeit bereit zur Attacke. Nach dem üblichen Ausritt ist es mir morgendliche Pflicht, in kühnem Vorentwurf unsere noch so junge Flotte angesichts der feindlichen Übermacht zu Papier zu bringen, weiß ich doch, dass Tirpitz, wie ich, auf Großschiffe setzt. Wir müssen schneller, beweglicher, feuerstärker werden. Entsprechende Einfälle fliegen mir zu. Es ist oft so, als purzelten mir bei diesem Schöpfungsakt die Großschiffe aus dem Kopfe. Gestern sind mir etliche schwere Kreuzer, die Seydlitz, die Blücher, vor Augen gewesen und dann von der Hand gegangen. Ganze Geschwader sehe ich in Kiellinie aufkreuzen. Immer noch fehlt es an Großkampfschiffen. Allein deshalb müssen die Unterseeboote warten, meint Tirpitz. Ach, hätte ich doch Sie, meinen besten Freund, den Schöngeist und Liebhaber der Künste, wie einst in der Nähe. Wie kühn und hellsichtig kämen wir ins Plaudern. Wie eifrig würde ich Ihre Ängste beschwichtigen. Ja doch, liebste Eulenburg, ich will ein Friedensfürst sein, aber einer in Waffen. 1912. Wenngleich beim Wasserbauamt Potsdam als Uferaufseher in Lohn und Brot, schrieb ich dennoch Gedichte, in denen der Weltuntergang dämmerte und der Tod seines Amtes waltete, war also auf jegliches Schrecknis vorbereitet. Es geschah Mitte Januar. 2 Jahre zuvor hatte ich seinen Auftritt im Nollendorf-Casino, wo sich an Mittwochabenden der neue Club in der Kleiststraße traf, zum ersten Mal erlebt. Danach häufiger, so oft mir die lange Anreise möglich war. Ich fand mit meinen Sonetten kaum Aufmerksamkeit. Er jedoch war nicht zu überhören. Später widerfuhr mir seine Wortkraft beim neopathetischen Kabarett. Blass und Wolfenstein waren anwesend. In polternden Kolonnen zogen Verse vorbei. Ein Marsch monotoner Monologe, der geradewegs zur Schlachtbank führte. Dann aber explodierte der kindliche Riese. Es war wie beim Ausbruch des Krakatau vom Vorjahr. Da schrieb er schon für Pfemferts Aktion, zum Beispiel gleich nach der jüngsten Marokko-Krise, als alles auf der Kippe stand und wir schon hoffen durften, jetzt geht's ins Gefecht. Sein Gedicht »Der Krieg« höre ich noch. Zahllos sind die Leichen schon im Schilf gestreckt, von des Todes starken Vögeln weiß bedeckt. Überhaupt hatte er es mit Schwarz und Weiß, besonders mit Weiß. Kein Wunder, dass sich auf der seit Wochen zugefrorenen Havel im endlosen Weiß der begehbaren Fläche jenes schwarze, wie auf ihn wartende Loch befand. Welch ein Verlust! Doch warum, fragten wir uns, hat ihm die Vossische keinen Nachruf geschrieben? Nur die Kurzmeldung: Am Dienstagnachmittag gerieten beim Schlittschuhlaufen der Referendar Dr. Georg Heim und der Kandidat Jur Ernst Balke gegenüber von Klado in eine offene Stelle, die für Wasservögel in die Eisdecke geschlagen worden war. Mehr nicht. Aber so viel stimmt. Von Schwanenwerder her hatten wir den Unfall bemerkt. Ich vom Wasserbauamt und mein Assistent machten uns mit einigen Schlittschuhläufern zu der gefährlichen Stelle auf, fanden aber nur, wie sich später erwies, Heims Stock mit elegant verziertem Knauf und seine Handschuhe. Vielleicht hatte er dem verunglückten Freund helfen wollen und war dabei gleichfalls unter die Eisdecke geraten. Oder Balke hat ihn mit sich gerissen. Oder es haben willentlich beide den Tod gesucht. Außerdem standen der Vossischen, als wäre das wichtig gewesen, er sei Sohn des Militäranwalts A.D. Heim, wohnhaft Charlottenburg, Königsweg 31. Der Vater des verunglückten Kandidaten Balke sei Bankier. Doch nichts, kein Wort darüber, was zwei junge Menschen verlockt haben könnte, von dem mit Strohbündeln und Stangen markierten Schlittschuhweg, der als sicher gelten durfte, willentlich abzuweichen. Nichts über die innere Not unserer schon damals verlorenen Generation. Nichts über Heims Gedichte. Immerhin hatte ihn ein junger Verleger namens Rowohlt herausgebracht. Demnächst sollten seine Erzählungen erscheinen. Nur im Berliner Tagblatt fand sich, dem Unfallbericht nachgestellt, der Hinweis, der ertrunkene Referendar sei auch literarisch hervorgetreten und habe vor einiger Zeit einen Band Gedichte, der ewige Takt, veröffentlicht. Spuren schöner Begabung hätten sich gezeigt. Spuren. Lachhaft war das. Wir vom Wasserbauamt waren bei der Bergung der Leiche beteiligt. Zwar spotteten meine Kollegen, wenn ich seine Gedichte schrecklich groß nannte und aus den jüngsten Versen des jungen Heim zitierte: Die Menschen stehen vorwärts in den Straßen und sehen auf die großen Himmelszeichen, wurden aber dennoch nicht müde, das Eis der Havel an verschiedenen Stellen aufzuhacken und den Grund mit sogenannten Todesankern abzusuchen. So wurde er schließlich gefunden. Und ich habe, kaum in Potsdam zurück, mein heimgewidmetes Gedicht unter dem Titel »Todesanker« geschrieben, das Pfemfert eigentlich hatte drucken wollen, mir aber dann unter Bedauern zurückgeschickt hat. Den um ein Jahr jüngeren Balke sah, wie die Kreuzzeitung zu melden beeilt war, ein Fischer durchs Eis hindurch in der Havel treiben. Er schlug ein Loch und holte die Leiche mit dem Schiffshaken bei. Balke sah friedlich aus. Heim aber hatte die Beine gleich einem Embryo an den Leib gezogen. Verkrampft, das Gesicht verzerrt, die Hände wundgestoßen. Mit beiden Rennschlittschuhen an den Füßen lag er auf dem verharschten Eis. Nur äußerlich ein robuster Bursche, hin und her gerissen von verschiedenem Wollen. Er, dem alles Militärische zuwider war, hatte sich noch vor wenigen Wochen in Metz freiwillig beim elsässischen Infanterieregiment beworben. Dabei ist er voller Pläne in andere Richtung gewesen, wollte, wie ich weiß, Dramen schreiben. 1913. Diese auf flachem Acker dreuende Masse, einen versteinerten Koloss, den expressiven Wahn eines granitscheißenden Architekten soll ich gebaut, nein, nicht geplant und entworfen, aber in gut 14 Jahren als zuständiger Bauleiter fundiert, geschichtet, aufgestockt, gen Himmel getürmt haben? Zu Hofrat Thieme, der dem Patriotenbund vorsteht und, soweit sich das Reich erstreckt, an die 6 Millionen zusammengeschnorrt hatte, sagte ich heute, nachdem vor gut einem Jahr der Schlussstein feierlich gelegt worden war und einer meiner Poliere höchst selbst die letzten Fugen verstrichen hatte, bisschen kolossal das Ganze. Soll es, Krause, soll es. Mit 91 Metern überragten wir das Kyffhäuser-Denkmal um sage und schreibe 26. Darauf ich und den Kaisertempel an der Porta Westfalica um beinahe 30. Und um genau 30 die Berliner Siegessäule und erst das Hermannsdenkmal, nicht zu reden von der Münchner Bavaria mit ihren knapp 27 Meterlein. Hofrat Thieme hatte wohl meinen Spott herausgehört. Jedenfalls wird genau 100 Jahre nach der Völkerschlacht unser patriotisches Gedenken feierlichst eingeweiht werden. Ich mischte einigen Zweifel in seine vaterländische Suppe. Paar Nummern kleiner hätten es auch gebracht und begann dann zu fachsimpeln, indem ich noch einmal das Fundament ausschachtete. Lauter Müll aus Leipzig und Umgebung, Jahr nach Jahr, Schicht auf Schicht Müll. Doch all meine Warnungen, darauf lasse sich schlecht bauen, bald werde es Risse geben, solche Schlamperei werde laufende Reparaturkosten zur Folge haben, sind damals für die Katz gewesen. Thieme guckte belämmert, als seien ihm schon jetzt Unsummen für die Instandhaltung aufgebrummt. Ja, sagte ich, hätten wir nicht auf einer Müllhalde, sondern auf dem festen Baugrund des Schlachtfeldes das Fundament abgesenkt, wäre eine Unmenge Schädel und Knochen, Säbel und Lanzen, in Fetzen Montur, heile und gespaltene Helme, Offizierstressen und hundsgemeine Knöpfe, unter ihnen preußische, schwedische, habsburgische, aber auch solche der polnischen Legion und natürlich französische Knöpfe, besonders solche der Garde, zutage getreten. Gab ja Tote nicht zu knapp. An die 100.000 spendeten die versammelten Völker. Dann verhielt ich mich wieder sachlich, redete von den ausgleichenden 120.000 Kubikmeter Beton und 15.000 Kubikmeter Granit. Hofrat Thieme, an dessen Seite inzwischen der Architekt der gegliederten Baumasse, Professor Schmitz, getreten war, zeigte sich stolz und nannte das Denkmal der Toten würdig. Dann gratulierte er Schmitz, der seinerseits Thieme für die erschnorrten Baugelder und erwiesenes Vertrauen dankte. Ich fragte die Herren, ob man sich der granitenen Inschrift am Obersockel, genau in der Mittelachse, Gott mit uns, so sicher sei. Beide sahen mich fragend, dann kopfschüttelnd an und schritten nun auf den versteinerten, eine ehemalige Müllhalde belastenden Koloss zu. Solche Biedermänner müsste man in Granit hauen und zwischen jene Muskelprotze stellen, die Schulter an Schulter das Denkmal hoch oben verkörpern, dachte ich mir. Tags drauf sollte Einweihung sein. Nicht nur Wilhelm, auch der König von Sachsen war angesagt, obgleich dazu mal die Sachsen gegen die Preußen. Der klare Oktoberhimmel versprach Kaiserwetter. Einer meiner Poliere, bestimmt Sozi, spuckte aus: »No, in sowas sind wir Deutschen groß. Denkmal bauen, koste es, was es wolle.« 1914. Endlich, nachdem sich zwei Kollegen unseres Instituts wiederholt und vergeblich bemüht hatten, gelang es mir Mitte der 60er Jahre die beiden alten Herren zu einem Treffen zu bewegen. Mag sein, dass mir, der jungen Frau, mehr Glück zufiel und ich obendrein als Schweizerin mit dem Bonus der Neutralität ausgestattet war. Meine Briefe mochten, so sachlich ich unseren Forschungsauftrag umriss, als zartes, wenn nicht schüchternes Anklopfen erhört worden sein. Innerhalb weniger Tage kamen die Zusagen annähernd gleichzeitig. Von einem denkwürdigen, ist bitzeli fossil wirkenden Paar berichtete ich meinen Kollegen. Ruhige Zimmer hatte ich im Hotel zum Storchen reserviert. Dort saßen wir, zumeist in der Galerie der Rotisserie, mit Blick auf die Limmat, das gegenüberliegende Rathaus und das Haus zum Rüden. Herr Remarque, damals im 67. Lebensjahr, kam von Locarno her angereist. Er, offensichtlich ein Lebemann, schien mir gebrechlicher zu sein als der rüstige Herr Jünger, der seinen 70. Grad hinter sich hatte und sich betont sportlich gab. Wohnhaft im Württembergischen war er über Basel gereist, nachdem ihn eine Fußwanderung durch die Vogesen zum einst blutig umkämpften Hartmannsweiler Kopf geführt hatte. Unsere erste Gesprächsrunde ließ sich recht stockend an. Meine Herren Zeitzeugen redeten kenntnisreich über Schweizer Weine. Remarque lobte Tessiner Sorten, Jünger gab dem Welschen Dohl den Vorzug. Beide waren sichtlich bemüht, mir ihren wohlkonservierten Charme anzudienen. Drollig, aber auch lästig wirkten ihre Versuche, mit mir auf Schweizerdeutsch zu schwätzen. Doch dann, als ich aus einem im Verlauf des Ersten Weltkrieges oft gesungenen Lied »Flandrischer Totentanz«, dessen Verfasser anonym geblieben ist, den Anfang zitierte, »Der Tod reiht auf einem schwarzen Rappen, er trägt ein undurchsichtig Kappen«, summte zuerst Remarque, bald auch Jünger, die schaurig schwermütige Melodie. Beide wussten die jeweils das Strophenende beschließenden Zeilen, »Flandern in Not, in Flandern reitet der Tod«. Dann schauten sie in Richtung Großmünster, dessen Türme die Häuser der Schiffslände überragten. Nach dieser von einigem Räuspern unterbrochenen Nachdenklichkeit sagte Remarque, im Herbst 14, er habe noch in Osnabrück die Schulbank gedrückt, während die freiwilligen Regimenter bei Bixschote und vor Ypern verblutet seien, hätte die Legende von Langemark, nach der man das englische Maschinengewehrfeuer mit dem Deutschlandlied auf den Lippen beantwortet habe, auch auf ihn großen Eindruck gemacht. Wohl deshalb und von Lehrern ermuntert, habe sich manch eine Gymnasialklasse kriegsfreiwillig gemeldet. Jeder Zweite sei draußen geblieben. Und die überlebt hätten, wie er, der allerdings kein Gymnasium habe besuchen dürfen, seien noch heute verdorben. Er jedenfalls sehe sich immer noch als lebendigen Toten. Herr Jünger, der seines Schriftstellerkollegen Schulerlebnisse, offenbar nur Realschule, mit feinem Lächeln bedacht hatte, nannte zwar den Langemarck-Kult vaterländischen Mumpitz, räumte aber ein, dass ihn schon lange vor Kriegsbeginn ein großes Sehnen nach Gefahr, die Lust aufs Ungewöhnliche und sei es im Dienst der französischen Fremdenlegion, gepackt hätten. Als es dann losging, fühlten wir uns zu einem großen Körper zusammengeschmolzen. Doch selbst als der Krieg seine Krallen zeigte, vermochte mich der Kampf als inneres Erlebnis bis hin in meine letzten Stoßtruppführertage zu faszinieren. Geben Sie es ruhig zu, bester Remarque, selbst in »Im Westen nichts Neues«, Ihrem vortrefflichen Erstling, erzählten Sie nicht ohne innere Rührung von der Kraft soldatischer Kameradschaft, die bis in den Tod reichte. Dieses Buch, sagte Remarque, reihe nicht Selbsterlebtes, sondern sammle die Fronterfahrung einer verheizten Generation. Mein Lazarettdienst war mir Quelle genug. Nicht, dass sich die alten Herren nun zu streiten begannen, aber betont legten sie Wert darauf, in Sachen Krieg unterschiedlicher Meinung zu sein, einen gegensätzlichen Stil zu pflegen und auch sonst aus jeweils anderem Lager zu kommen. Wenn sich der eine noch immer als unverbesserlicher Pazifist sah, verlangte der andere, als Anarch begriffen zu werden. »Ach was«, rief Remarque, »Sie sind doch in Ihren Stahlgewittern bis hin zur letzten Ludendorff-Offensive wie ein Lausbub auf Abenteuersuche gewesen, haben leichtsinnig einen Stoßtrupp zusammengetrommelt, um aus blutigem Vergnügen schnell ein, zwei Gefangene zu machen und dabei womöglich ein Fläschchen Cognac zu ergattern. Dann jedoch räumte er ein, dass der Kollege Jünger in seinem Tagebuch den Graben- und Stellungskrieg, überhaupt den Charakter der Materialschlacht, teilweise treffend beschrieben habe. Gegen Ende unserer ersten Gesprächsrunde, die Herren hatten zwei Flaschen Rotwein geleert, kam Jünger abermals auf Flandern zu sprechen. Als wir 2,5 Jahre später im Frontabschnitt Langemark schanzten, stießen wir auf Gewehre, Koppelzeug und Patronenhülsen aus dem Jahr 14. Sogar Pickelhauben fanden sich, mit denen damals die Freiwilligen in Regimentsstärke ausgerückt sind. 1915. Unser nächstes Treffen fand im Odeon statt, jenem altehrwürdigen Café, in dem schon Lenin bis zu seiner unter reichsdeutschem Geleit stehenden Reise nach Russland die Neue Zürcher Zeitung und andere Journale gelesen hatte, dabei insgeheim die Revolution planend. Wir hingegen waren nicht vorausblickend, sondern auf vergangene Zeit bedacht. Vorerst jedoch bestanden meine Herren darauf, unsere Sitzung als Sektfrühstück zu beginnen. Mir wurde Orangensaft genehmigt. Wie Beweisstücke lagen die beiden einst heiß umstrittenen Buchausgaben zwischen Croissant und einer Käseplatte auf dem Marmortisch. Im Westen nichts Neues, war allerdings in weit höherer Auflage verbreitet als in Stahlgewittern. »Stimmt schon«, sagte Remarque. Er wies sich als Renner. Dabei hat mein Buch nach 33, als es öffentlich verbrannt wurde, gut 12 Jahre auf dem deutschen Büchermarkt desgleichen in einigen Übersetzungen pausieren müssen, während ihre Kriegshymne offenbar jederzeit lieferbar gewesen ist. Dazu schwieg Jünger. Erst als ich versuchte, den Grabenkampf in Flandern und in den kreidigen Böden der Champagne ins Gespräch zu bringen, auch Kartenausschnitte der umkämpften Regionen auf den nunmehr abgeräumten Frühstückstisch legte, warf er, der sogleich auf die Offensive und Gegenoffensive an der Somme kam, ein Stichwort in die Debatte, von dem nicht mehr recht loszukommen war. Diese elende Pickelhaube, die Sie, mein bester Remarque, nicht mehr tragen mussten, wurde in unserem Frontabschnitt bereits ab Juni 15 vom Stahlhelm abgelöst. Es handelte sich um Versuchshelme, die ein Hauptmann der Artillerie namens Schwert im Wettlauf mit den Franzosen, die gleichfalls Stahlhelme einzuführen begannen, nach mehreren Fehlentwürfen entwickelt hatte. Da Krupp nicht in der Lage war, die geeignete Chrom-Stahl-Legierung zu erzeugen, bekamen andere Firmen, unter ihnen das Eisenhüttenwerk Thale, den Auftrag. Ab Februar 16 war der Stahlhelm an allen Frontabschnitten in Gebrauch. Die Truppen vor Verdun und an der Somme wurden mit Vorrang beliefert. Die Ostfront musste am längsten warten. Sie haben ja keine Ahnung, bester Remarque, welchen Blutzoll wir dank dieser nichtsnutzen Lederkappe, die ersatzweise, weil Leder fehlte, aus Filz gepresst wurde, besonders im Stellungskrieg zu zahlen hatten. Jeder gezielte Gewehrschuss, ein Mann weniger, jedes Splitterchen schlug durch. Dann sprach er mich direkt an. Auch ihr bis heutzutage bei der Miliz gebräuchlicher Schweizerhelm ist, wenn zwar in abgewandelter Form, unserem Stahlhelm bis zu den zwecks Ventilation durchbohrten Stehbolzen nachgebildet. Meinen Einwand, zum Glück hat sich unser Helm nicht in den von Ihnen so wortmächtig gefeierten Materialschlachten bewähren müssen, überging er und deckte den betont schweigenden Remark mit weiteren Details ein. Vom Rostschutz durch ein feldgraues Mattierungsverfahren bis zum ausladenden Nackenschutz und dem Innenfutter aus Rosshaarkissen oder gesteppten Filz. Dann klagte er über die Sichtbehinderung im Grabenkampf, weil die auskragende Stirnseite Schutz bis zur Nasenspitze geben sollte. Na, Sie wissen ja, dass mir bei Stoßtruppunternehmen diese gewichtige Stahlhaube äußerst lästig gewesen ist. Bevorzugte, zugegeben leichtfertigerweise, meine altgediente Leutnantsmütze hatte übrigens Seitenfutter. Dann fiel ihm noch etwas, wie er meinte, Amüsantes ein. Nebenbei gesagt, liegt auf meinem Schreibtisch als Andenken ein ganz anders, extrem flach geformter Tommy-Helm, durchschossen natürlich. Nach längerer Pause, die Herren tranken jetzt zum schwarzen Kaffee ein Pflümli, sagte Remarque, die Stahlhelme M16, später M17, waren dem Ersatz, der aus kaum ausgebildeten Rekruten bestand, viel zu groß, rutschten ständig. Von ihren Kindergesichtern war gerade noch der ängstliche Mund, das zitternde Kind zu sehen, komisch und jammervoll zugleich. Und dass Infanteriegeschosse und selbst kleine Schrapnells den Stahl dennoch durchschlugen, muss ich Ihnen wohl nicht erzählen. Er rief nach einem weiteren Pflümli. Jünger hielt mit. Mir, dem Meitschi, wurde ein zweites Glas frisch gepresster Orangensaft verordnet. 1916. Nach längerem Spaziergang entlang dem Limmatquai, vorbei am Helmhaus und dann längs der Uferpromenade des Zürichsees, worauf die von mir verordnete Ruhepause von beiden Herren Schiens eingehalten wurde, nahmen wir das Abendessen auf Einladung von Herrn Remarque, der dank der Verfilmung seiner Romane offenbar zu den vermögenden Autoren zählte, in der Kronenhalle, einem gutbürgerlichen Restaurant mit künstlerischem Ambiente. Echte Impressionisten, aber auch Matisse, Braque, sogar Picasso hängen dort als Besitz an den Wänden. Wir aßen Fälchenfilet, danach Rösti zu Kalbsgeschnetzelten und die Herren schlossen mit Espresso und Armagnac ab. Ich mutete mir eine viel zu mächtige Mousse au Chocolat zu, an der ich noch lange löffelte. Nachdem sonst alles abgeräumt war, konzentrierten sich meine Fragen nun auf den Stellungskrieg an der Westfront. Beide Herren wussten, ohne ihre Bücher zu Rate ziehen zu müssen, über tagelanges, wechselseitiges Trommelfeuer, das mitunter die eigenen Gräben in Mitleidenschaft zog, zu berichten. Über gestaffelte Grabensysteme samt Schulter-, Brust- und Rückenwehr, über Sackenköpfe, erdabgedeckte Unterstände, tief ins Erdreich gestufte Stollen, unterirdische Laufgänge, bis dicht an die feindlichen Linien herangetriebene Horch- und Minierstollen, das Geflecht der Stacheldrahtverhaue, aber auch über verschüttete, abgesoffene Gräben und Unterstände gaben sie Auskunft. Ihre Erfahrungen muteten unverbraucht an, wenngleich Remarque einschränkend sagte, nur beim Schanzen im Einsatz gewesen zu sein. War kein Grabenkämpfer, sah allerdings, was davon übrig blieb. Doch ob Schanzarbeit, Essen holen oder nächtliches Drahtlegen, jedes Detail war abrufbar. Sie erinnerten sich präzise und nur gelegentlich verloren sich beide Anekdoten, zum Beispiel in Plaudereien, die Jünger aus vorgetriebenem Sappenkopf mit dem kaum 30 Schritt entfernten Tommy oder Franzmann geführt hatte, dabei dem Fremdsprachenunterricht seiner Schulzeit vertrauend. Innerhalb zweier geschilderter Angriffe und Gegenangriffe beschlich mich das Gefühl, dabei gewesen zu sein. Danach ging es um englische Kugelminen und deren Wirkung, um sogenannte Rätsche, Flaschenminen, Schrapnells, um Blindgänger und schwere Granaten mit Aufschlagbrenn- und Verzögerungszünder und um die Geräusche nahender Geschosse von verschiedenem Kaliber. Beide Herren verstanden es, die Einzelstimmen derart beängstigender Konzertveranstaltungen, Feuerriegel genannt, zu imitieren. Es muss die Hölle gewesen sein. Und dennoch, sagte Herr Jünger, war in uns allen ein Element lebendig, das die Wüstheit des Krieges unterstrich und vergeistigte. Die sachliche Freude an der Gefahr, der ritterliche Drang zum Bestehen eines Kampfes. Ja, ich kann sagen, im Lauf der Jahre schmolz das Feuer dieser Dauerschlacht ein immer reineres, ein immer kühneres Kriegertum heraus. Herr Remarque lachte seinem Gegenüber ins Gesicht. Ach was, Jünger, Sie reden daher wie ein Herrenreiter. Diese Frontschweine in den zu großen Stiefeln und mit den zugeschütteten Herzen waren durchweg vertiert. Mag sein, Furcht kannten sie kaum noch, aber die Todesangst war immer da. Was sie konnten, Karten spielen, fluchen, sich breitbeinig liegende Frauen ausmalen und Krieg führen, also auf Befehl morden. Auch Fachwissen war da. Über die Vorzüge des Feldspatens im Vergleich mit dem Seitengewehr ließ sich reden, weil man mit dem Spaten nicht nur unters Kinn stoßen, sondern mit größter Wucht zuschlagen konnte, etwa schräg zwischen Hals und Schulter. Das geht leicht bis zur Brust durch, während das Seitengewehr oft zwischen Rippen geklemmt stecken blieb und man gegen den Bauch treten musste, um es freizukriegen. Da sich keiner der in der Kronenhalle besonders zurückhaltenden Kellner an unseren gar lauten Tisch traute, goss Jünger, der für unser, wie er sagte, Arbeitsgespräch einen leichten roten gewählt hatte, nach und nahm, betont verzögert, einen Schluck. Alles richtig, mein lieber Remarque, bleibe trotzdem dabei. Wenn ich meine Männer in steinerner Unbeweglichkeit im Graben sah, Gewehr in der Hand, die Bajonette aufgepflanzt und beim Schein einer Leuchtkugel Stahlhelm an Stahlhelm, Klinge an Klinge blinken sah, wurde ich von einem Gefühl der Unverletzbarkeit erfüllt. Ja, wir konnten zermalmt, aber nicht besiegt werden. Nach einigem Schweigen, das nicht zu überbrücken war, Herr Remarque hatte wohl etwas sagen wollen, winkte dann aber ab, hoben beide ihre Gläser, blickten jedoch aneinander vorbei und kippten dennoch zur selbigen Zeit den restlichen Inhalt in sich hinein. Remarque zupfte immer wieder an seinem Kavalierstüchlein. Bisweilen sah mich Jünger wie einen seltenen Käfer an, der offenbar seiner Sammlung fehlte. Ich kämpfte immer noch tapfer gegen meine allzu mächtige Portion Mousse au Chocolat an. Später sprachen meine Herren eher gelassen und amüsiert über den Jargon der Frontschweine. Von Latrinengerüchten war die Rede. Allzu derbe Ausdrücke wurden mir gegenüber, dem Vreneli, wie Remarque scherzte, nach Kavaliersart entschuldigt. Schließlich lobten sie wechselseitig die Anschaulichkeit ihrer Frontberichte. »Wen gibt es da noch außer uns?« fragte Jünger. »Bei den Franzosen allenfalls diesen verrückten Céline.« 1917, gleich nach dem Frühstück, diesmal kein opulentes mit Sekt, vielmehr einigten sich die Herren auf das von mir empfohlene Birre-Müsli, setzten wir unser Gespräch fort, in dessen Verlauf mich beide behutsam, als sei ich ein Schulmeitschi, das nicht schockiert werden dürfe, über den Gaskrieg, also das Abblasen von Chlorgas, die gezielte Verwendung von Blau-, Grün-, schließlich Gelbkreuz-Munition aufklärten, wobei sie teilweise aus eigener, aber auch aus vermittelter Erfahrung zu berichten wussten. Wir waren auf die chemischen Kampfstoffe recht umweglos gekommen, nachdem Remarque den zur Zeit unseres Gesprächs aktuellen Vietnamkrieg erwähnt und den dortigen Einsatz von Napalm, desgleichen die Verwendung von Agent Orange, verbrecherisch genannt hatte. Er sagte, wer die Atombombe geworfen hat, der kennt keine Hemmung mehr. Jünger beurteilte die systematische Entlaubung des Dschungels durch flächendeckende Giftstoffe als konsequente Fortsetzung des seinerzeitigen Einsatzes von Kampfgasen, war aber hierin in Übereinstimmung mit Remarque der Meinung, dass der Amerikaner trotz Materialüberlegenheit diesen schmutzigen Krieg, der kein soldatisches Handeln mehr erlaube, verlieren werde. Doch zugegeben, als Erste haben wir im April 15 vorübern Chlorgas gegen die Franzosen abgeblasen, sagte Jünger. Und nun rief Remarque so laut, dass eine Serviertochter in Nähe unseres Tisches erschrocken innehielt, dann aber davoneilte: Gasangriff, Gas, Gas! Worauf Jünger das Bimmeln der Alarmglocken mit Hilfe des Teelöffels nachahmte, plötzlich jedoch wie auf inneren Befehl sachlich wurde. Laut Vorschrift begannen wir sofort, unsere Gewehrläufe, jegliches Metall, einzufetten, dann die Schutzmaske vorgeschnallt. Später sahen wir in Monchy, das war kurz vor Beginn der Somme-Schlacht, eine Menge Gaskranker sitzen, die stöhnten und würgten, während ihnen das Wasser aus den Augen lief. Aber hauptsächlich wirkt Chlorgas durch Ätzen und Verbrennen der Lunge, sah diese Wirkung gleichfalls in feindlichen Gräben. Bald danach wurden wir vom Engländer mit Phosgengas bedacht, das süßlich riecht. Jetzt war Remarque wieder dran. In tagelangem Würgen haben sie ihre verbrannten Lungen stückweise ausgekotzt. Am schlimmsten war es, wenn sie bei gleichzeitigem Sperrfeuer nicht aus den Trichtern kamen, weil sich die Gaswolke wie ein breites Quallentier in jede Bodenvertiefung legte. Wehe dem, der die Maske zu früh abriss. Ganz schlimm hat es immer den unerfahrenen Ersatz erwischt. Diese jungen, hilflos herumirrenden Burschen, diese blassen Steckrübengesichter in ihren zu weiten Uniformen. Noch lebend hatten sie die entsetzliche Ausdruckslosigkeit gestorbener Kinder. Sah, als wir zum Schanzen auf unsere vorderste Linie stießen, einen Unterstand voll dieser armen Hunde. Fand sie mit blauen Köpfen und schwarzen Lippen. Und in einem Trichter hatten sie sich die Masken zu früh, würgten sich mit Blutstürzen zu Tode. Beide Herren entschuldigten sich bei mir. Das sei wohl zu viel am frühen Morgen. Überhaupt sei es befremdlich, dass eine junge Dame Interesse für derartige Bestialitäten zeige, die der Krieg nun einmal mit sich bringe. Ich beruhigte Remarque, der sich, darin Jünger übertreffend, als Herr alter Schule verstand. Man möge bitte auf mich keine Rücksicht nehmen. Der Forschungsauftrag, den uns die Firma Bührle erteilt habe, verlange nun mal Detailtreue, sagte ich. Sie wissen ja, welche Kaliber man in Oerlikon für den Export produziert, oder? Dann bat ich um weitere Einzelheiten. Da Herr Remarque schwieg und mit abgewandtem Blick die Rathausbrücke zum Limmatquai fixierte, klärte mich Herr Jünger, der einen gefassteren Eindruck machte, über die Entwicklung der Gasmaske und dann über das Kampfmittel Senfgas auf, das im Juni 17 zum ersten Mal und von deutscher Seite während der dritten Schlacht um Ypern eingesetzt wurde. Es handelte sich um fast geruchlose, kaum erkennbare Gasschwaden, sozusagen um einen am Boden haftenden Nebel, dessen die Zellen zersetzende Wirkung erst nach drei bis 4 Stunden begann. Dichlordiethylsulfid, eine ölartige, in winzigen Tröpfchen zerstäubte Verbindung, gegen die keine Gasmaske half. Dann erklärte Herr Jünger mir noch, wie durch Gelbkreuzbeschuss feindliche Grabensysteme verseucht wurden und daraufhin kampflos geräumt werden mussten. Er sagte, aber im Spätherbst 17 erbeutete der Engländer bei Cambrai ein größeres Depot Senfgasgranaten und setzte sie sogleich gegen unsere Gräben ein. Viele Erblindungen. Sagen Sie mal, Remarque, hat es nicht auf diese oder ähnliche Weise den größten Gefreiten aller Zeiten erwischt? Kam daraufhin ins Lazarett nach Pasewalk, erlebte das Kriegsende dort, beschloss dort, Politiker zu werden? 1918. Nach kurzem Einkaufsbummel, Jünger deckte sich mit Zigarren, auch solchen aus Brisago, ein, Remarque kaufte, von mir beraten, bei Grieder einen Seidenschal für seine Frau Poulette, brachte ich beide Herren mit dem Taxi zum Hauptbahnhof. Da uns noch Zeit blieb, suchten wir das Bahnhofsbuffet auf. Ich schlug als Abschiedstrunk einen leichten Weißwein vor. Obgleich im Grunde alles gesagt war, ergaben sich dann innerhalb einer guten Stunde doch noch einige Notizen. Auf meine Frage, ob man im letzten Kriegsjahr Erfahrungen mit den nun häufig zum Einsatz gekommenen englischen Tanks gemacht habe, verneinten beide Herren, überrollt worden zu sein. Aber Jünger behauptete, sein Trupp sei bei Gegenangriffen auf mehrere ausgeräucherte Kolosse gestoßen. Mit Flammenwerfern und gebündelten Handgranaten habe man sich zu wehren versucht. Diese Waffe, sagte er, steckte sozusagen in den Kinderschuhen. Die Zeit der schnellen, umfassenden Panzervorstöße sollte noch kommen. Dann aber erwiesen sich beide Herren als Beobachter von Luftkämpfen. Remarque erinnerte sich an Wetten, abgeschlossen aus Graben und Etappensicht. Eine Portion Leberwurst oder 5 Zigaretten waren der Einsatz, gleich ob nun eine Fokker von uns oder ein englischer Spade-Einsitzer mit Rauchfahne abtrudelte. Aber an Zahl war man uns sowieso überlegen. Zum Schluss kamen auf ein Flugzeug von uns 5 englische oder amerikanische. Jünger bestätigte, allgemein war die Überlegenheit an Material erdrückend, besonders in der Luft. Habe trotzdem unsere Burschen in ihren Dreideckern mit gewissem Neid gesehen, ging immerhin ritterlich zu bei Luftkämpfen. Tollkühn, wie eine einzelne Maschine aus der Sonne kommend, sich ihren Gegner aus dem Feindverband herauspickte. Wie hieß nochmal das Motto der Richthofenstaffel? Ich hab's. Eisern, aber irre. Haben jedenfalls diesem Wahlspruch alle Ehre gemacht. Kaltblütig und doch fair. Ist übrigens lohnende Lektüre, mein lieber Remarque, der rote Kampfflieger, wenngleich auch der Herr Baron gegen Schluss seine äußerst lebendigen Erinnerungen einräumen muss, dass es spätestens ab 16 mit dem frisch-fröhlichen Krieg vorbei gewesen sei. Unten nur noch Schlamm, Trichterlandschaften. Alles sei ernst, verbissen geworden. Und doch, bis zum Schluss, als auch er vom Himmel geholt wurde, tapfer geblieben. Und diese Haltung bewies sich unten im gleichen Maße. Einzig das Material war stärker. Im Felde unbesiegt, hieß es. Doch im Rücken hatten wir die Revolte. Wenn ich mir aber meine Verwundungen aufzähle, mindestens 14 Treffer, 5 von Gewehrgeschossen, 2 von Granatsplittern, 1 durch Schrapnellkugel verursacht, 4 gehen aufs Konto von Handgranaten und 2 rühren von sonstigen Splittern her, macht mit Ein- und Ausschüssen gut 20 Narben, komme ich zu der Feststellung, hat sich gelohnt. Diese Bilanz schloss er mit einem hellen, besser gesagt, so greisen wie jungenhaften Lachen ab. Remarque saß in sich zurückgezogen. Damit will ich nicht konkurrieren. Mich hat es nur einmal erwischt. Das reichte mir. Kann überhaupt nicht mit Heldentaten aufwarten. War später nur noch im Lazarett tätig. Da sah und hörte ich genug. Kann schon gar nicht mit ihrem Halsschmuck konkurrieren, pur le Mérite. Aber besiegt waren wir dennoch, in jeder Beziehung. Ihnen und ihresgleichen fehlte nur der Mut, die Niederlage einzugestehen. Und an diesem Mut mangelt es offenbar heute noch. War damit alles gesagt? Nein. Jünger bilanzierte die Opfer jener Grippeepidemie, die während der letzten Kriegsjahre in beiden Feindlagern umging. Über 20 Millionen Grippetote, etwa gleich viele, wie auf allen Seiten im Kampf gefallen sind. Und die haben immerhin gewusst, wofür. Eher leise fragte Remarque. Um Gottes Willen, wofür denn? Ein wenig verlegen legte ich nun die so berühmt gewordenen Bücher der Autoren auf den Tisch, bat um eine Widmung. Jünger beeilte sich, mir seinen Band mit dem Zusatz »Für unser tapferes Vreneli« zu signieren. Remarque signierte unter dem recht eindeutigen Bekenntnis, wie aus Soldaten Mörder wurden. Nun erst war alles gesagt. Die Herren tranken aus, fast gleichzeitig, Remarque voran, standen sie auf, verbeugten sich knapp, vermieden aber den Handschlag und baten mich, der jeweils ein angedeuteter Handkuss nicht erspart wurde, weder den einen noch den anderen zum Perron zu begleiten. Beide reisten mit Handgepäck nur. 5 Jahre später starb Herr Remarque. Herr Jünger hat offenbar vor, dieses Jahrhundert zu überleben. 1919. Das sind doch Kriegsgewinnler, sind das. Alle durch die Bank. Nehmen Sie den da. Der hat mit Bratolin, was eine Kotelettmasse sein soll, Millionen gescheffelt. War aber nur geschrotetes Zeug, Maiserbsen und Steckdrüben drin. Ohrene Wurst. Und jetzt schreien diese Wurstfälscher wir, die sogenannte Heimatfront, na, all diejenigen, die Granaten nicht genug gedreht haben sollen. Und auch die deutsche Hausfrau soll ganz tückisch unsere Soldaten von hinten, und zwar erdolcht. Dabei ist mein Mann, den sie zum Schluss noch zum Landsturm gezogen haben, als Krüppel zurück. Und die Mädels beide, mickrig wie sie gewesen sind, hat die Grippe geholt. Und auch Erich, was mein einziger Bruder war und der bei der Marine alles, Doggerbank, Skagerrak, jedes Geballer, sag ich, mit bisschen Glück überlebt hat, den hat es nur in Berlin, wo er von Kiel rauf mit seinem Bataillon für die Republik einmarschiert ist, auf einer Barrikade erwischt. Friede? Da kann ich ganz bitter lachen nur, von wegen Friede. Immer noch schießen sie rum und immer noch Steckrüben. Steckrüben im Brot, in den Frikadellen. Sogar Kuchen habe ich neulich aus Steckrüben gebacken mit bisschen Bucheckern drin, weil Sonntag war und Besuch kam. Und da kommen nur diese Schwindler, die uns für teuer Geld mit sogenannte Duftstoffe verbängte Schlemmkreide als Bratentunke verkauft haben und reden in der Zeitung von Dolchstoß und Hinterrücks. Nee, abgemurks, hier hören die, an der Laterne, damit Schluss ist mit all die Ersatzmittel. Was heißt hier Verrat? Wir wollen bloß kein Kaiser nicht mehr und keine Steckrüben. Aber auch keine Revolution immerzu und kein Dolch von vorn oder hinten rein. Aber richtiges Brot soll wieder genug sein. Und nicht Frucks, sondern richtige Marmelade. Auch kein Eirol, wo nur Stärke drin war, sondern echte Eier vom Huhn. Und nie wieder Bratmasse, aber ein Stück vom richtigen Schwein. Das, nur das wollen wir. Denn ist auch Friede endlich. Und deshalb bin ich nun bei uns in Prenzlau für eine Räterepublik eingetreten, und zwar im Frauenrat für Ernährungsfragen, wo wir einen Aufruf gemacht haben, der nur gedruckt ist, weshalb er an alle Litfaßsäulen klebt. Deutsche Hausfrau, habe ich vom Rathaus von der Treppe runtergerufen, nun muss Schluss sein mit dem Schwindel und die Kriegsgewinnler. Was heißt hier Dolchstoß? Haben wir nicht auch gekämpft all die Jahre an der Heimatfront? Schon November 15 ging das los mit Margarine knapp und Steckrüben satt und wurde denn immer schlimmer. Nee, keine Milch, aber Dr. Karos Milchtabletten. Und dann kam die Grippe noch über uns und hat, wie in der Zeitung stand, reichlich Ernte gehalten. Und denn, nach dem strengen Winter, keine Kartoffeln nicht, immer nur Steckrüben. Schmeckt wie Drahtverhau, hat mein Mann gesagt, als er auf Urlaub kam. Und nu, wo sich Wilhelm mit all seinen Schätze dünner gemacht hat und ab ist nach Holland, auf sein Schloss, sollen wir es gewesen sein, die von der Heimatfront aus mit dem Dolch, und zwar feige von hinten. 1920. Zum Wohle, meine Herren. Nach sauren Wochen darf froh gefeiert werden. Doch bevor ich das Glas hebe, sei eingangs gesagt, was wäre das Reich ohne die Bahn? Endlich haben wir sie. Stand ja deutlich fordernd in der ansonsten dubiosen Verfassung. Aufgabe des Reiches ist es, und ausgerechnet die Herren Genossen, denen das Vaterland sonst schnurzpiep egal ist, haben darauf bestanden. Was einst dem Kanzler Bismarck nicht gelingen wollte, was seiner Majestät nicht vergönnt gewesen ist, was uns im Kriege teuer zu stehen kam, denn weil nicht genormt, vielmehr in 210 Lokomotivtüten zersplittert, war die Bahn oft ohne Ersatzteile, sodass Truppentransporte, der dringliche Nachschub, die vor Verdun fehlende Munition auf der Strecke blieben. Diesen Missstand, meine Herren, der uns womöglich den Sieg gekostet hat, haben nun die Sozis beseitigt. Ich wiederhole, ausgerechnet jene Sozis, die zum novemberlichen Verrat bereit gewesen sind, haben diesen löblichen Entwurf zwar nicht in die längst überfällige Tat umgesetzt, doch immerhin seine Verwirklichung möglich gemacht. Denn, frage ich Sie, welchen Nutzen hat uns das allerdichtigste Bahnnetz gebracht, solange sich Bayern und Sachsen gesträubt haben aus, seien wir ehrlich, blankem Preußenhass gesträubt haben, endlich reichsweit zu einigen, was nicht nur nach Gottes Willen, sondern auch aus Gründen der Vernunft zusammengehört. Deshalb habe ich immer wieder gesagt, erst auf den Schienen einer Reichsbahn wird der Zug zur wirklichen Einheit rollen. Oder, wie schon der alte Goethe in weiser Voraussicht sagte, was der Fürsten Eigensinn verhindert, die Eisenbahn wird's richten. Aber es musste wohl erst der Diktatfriede, demzufolge 8000 Lokomotiven und zigtausend Personen- und Güterwagen der schamlos zugreifenden Feindeshand ausgeliefert wurden, unser Unglück vollenden, auf das wir bereit waren, nach Geheiß dieser dubiosen Republik mit Preußen und Sachsen, mit Bayern sogar und Hessen, mit Mecklenburg, Schwerin und Oldenburg einen Staatsvertrag zu schließen, nach dessen Willen das Reich alle Länderbahnen, die übrigens hoch verschuldet waren, übernahm, wobei der Übernahmepreis glatt mit den Schulden hätte beglichen werden können, wenn nicht der Inflation jegliche Rechnung zum Spott geworden wäre. Doch sobald ich auf das Jahr 20 zurückblicke und mit nunmehr erhobenem Glas vor Ihnen stehe, kann ich getrost sagen, jawohl, meine Herren, seitdem uns das Reichsbahngesetz mit sattem Rentenmarkkapital ausgestattet hat, sind wir raus aus den roten Zahlen, sind sogar in der Lage, die von uns frech geforderten Reparationsleistungen zu erwirtschaften, sind überdies dabei, uns rundum zu modernisieren, und zwar mit ihrer verdienstvollen Hilfe. Selbst wenn man mich anfangs insgeheim, dann in aller Offenheit den Vater der deutschen Einheitslokomotive genannt hat, habe ich doch immer gewusst, dass die Normierung beim Lokomotivbau nur mit vereinten Kräften gelingen kann. Ob Hanomag, was die Achsbuchsen betraf, oder Kraus und Co. betreffs Steuerung, ob Maffei Zylinderdeckel herstellte oder Borsig den Zusammenbau übernahm, all diese Industriebetriebe, deren Vorstände hier heute in feierlicher Runde versammelt sind, haben begriffen, die reichseinheitliche Lokomotive verkörpert außer der technischen des Reiches Einheit. Doch kaum haben wir begonnen, mit Gewinn zu exportieren, jüngst sogar ins bolschewistische Russland, wo der bekannte Professor Lomonossow unsere Heißdampf-Güterzuglokomotiven ein exzellentes Zeugnis ausgestellt hat, da wurden schon erste Stimmen laut, die der Privatisierung der Bahn das Wort reden. Schnellen Gewinn will man machen, Personal einsparen, angeblich nicht rentable Teilstrecken stilllegen. Da kann ich nur warnend ausrufen, wehret den Anfängen. Wer die Reichsbahn in private, sprich fremde, weil schlussendlich ausländische Hände gibt, schädigt unser armes, gedemütigtes Vaterland. Denn, wie schon Goethe, auf dessen weise Vorausschau wir nun alle das Glas bis zur Neige leeren wollen, zu seinem Eckermann gesagt hat, 1921. Lieber Peter Panther, sonst schreibe ich nie Leserbriefe. Aber als mir neulich mein Verlobter, der so ziemlich alles, was er kriegen kann, liest, ein paar von ihren wirklich komischen Sachen, und zwar beim Frühstück und ein Eierbecher geschoben hat, habe ich herzlich lachen gemusst, auch wenn ich das Politische davon nicht voll mitgekriegt habe. Sie sind ganz schön scharf, aber immer witzig dabei. Sowas mag ich. Nur vom Tanzen verstehen Sie wirklich nichts. Denn was Sie da über einen Schimmitänzer mit Hände in den Hosentaschen schreiben, ist ehrlich daneben. Das mag ja beim One-Step noch angehen oder beim Foxtrot. Horst Eberhardt jedenfalls, der, wie Sie in Ihrem Artikelchen richtig bemerken, bei der Post ist, aber kein Postrat mehr am Schalter, den ich voriges Jahr auf Walterchens Chimmy-Diele kennengelernt habe, tanzt mit mir Chimmy beidhändig und zwar offen und eng. Und letzten Freitag, als mein Wochenlohn gerade mal für ein paar Strümpfe gereicht hat, wir aber unbedingt uns in Schale werfen wollten, vielleicht bin ich ja wirklich Ihr Fräulein Piesenwang, über die Sie sich ziemlich lustig machen, hat er mit mir im Admiralspalast, wo Preistanzen war, das Allerneueste aus Amerika, einen Charleston aufs Parkett gelegt, der sich gewaschen hatte. Er im geliehenen Frack, ich goldgelb kniefrei. War aber trotzdem kein Tanz ums goldene Kalb. Da liegen Sie schief, mein lieber Herr Panther. Wir tanzen ums reine Vergnügen. Sogar in der Küche zum Grammophon, weil wir das Intus haben. Überall, im Bauch, bis in die Schultern. Sogar in beiden Ohren, die, wie Sie in Ihrem Artikelchen richtig beobachten, bei meinem Horst Eberhardt ziemlich abstehen. Denn ob Jimmy oder Charleston, das ist nicht nur Beinsache, sondern kommt von innen und geht durch und durch, richtig in Wellen, von unten nach oben, und zwar bis unter die Kopfhaut. Sogar Zittern gehört dazu und macht bisschen glücklich. Aber wenn Sie nicht wissen, was Glück ist, ich meine Glück momentan, dann lassen Sie sich doch bei Walterchen von mir jeden Dienstag und Sonnabend gratis Unterricht geben. Ehrlich, versprochen und keine Angst. Wir gehen das ganz sachte an. Erst legen wir zum Anwerben einen Schieber vorwärts und rückwärts aufs Parkett. Ich führe und Sie lassen sich ausnahmsweise mal führen, ist reine Vertrauenssache. Außerdem geht das einfacher, als es aussieht. Und dann versuchen wir, ausgerechnet Bananen. Kann man mitsingen, sowas bringt Spaß. Und wenn Sie dann noch bei Puste sind und mein Horst Eberhardt nichts dagegen hat, lassen wir zwei beide uns auf den richtigen Charleston ein. Der geht anfangs ganz schön in die Waden, heizt aber ein. Und wenn wir dann voll in Stimmung sind, mache ich extra für Sie mein Döschen auf. Keine Angst, eine Prise nur, nichts zum Angewöhnen, nur zwecks Heiterkeit. Ehrlich. Übrigens sagt mein Horst Eberhardt, dass Sie meistens unter sowas wie Pseudonym schreiben. Mal als Panther, mal als Tiger, manchmal als Herr Wrobel. Und dass Sie ein kleiner, dicker polnischer Jude sind, hat er irgendwo gelesen. Aber das macht nichts. Ich heiß auch mit Kie hinten. Und Dicke sind meistens gute Tänzer. Sollten Sie aber nächsten Sonnabend Ihre Spendierhosen anhaben und auch sonst bei Laune sein, machen wir prompt eine Flasche Shampoos auf oder zwei. Und ich erzähle Ihnen, wie das so abläuft beim Schuhverkauf. Bin nämlich bei Leiser, Herrenabteilung. Nur über Politik reden wir nicht. Versprochen? Von Herzen, Ihre Ilse Lipinski. 1922. Was will man noch von mir hören? Ihr Journalisten wisst sowieso alles besser. Die Wahrheit? Was zu sagen war, habe ich gesagt. Aber mir glaubt ja doch keiner. Erwerbslos und übel beleumundet ist er, hat man vor Gericht zu Protokoll gegeben. Ein Spitzel ist dieser Theodor Brüdigam, hieß es, von den Sozis gelöhnt und obendrein von der Reaktion. Ja doch, aber gezahlt haben nur Leute von der Brigade Erhard, die, als der Kapp-Putsch total daneben ging und die Brigade zwangsaufgelöst wurde, weitergemacht haben. Was hätten sie sonst tun sollen? Und was heißt hier illegal, wenn ziemlich alles, was läuft, sowieso dem Gesetz spottet und der Feind links und nicht, wie der Kanzler Wirth behauptet, rechts steht? Nein, nicht Korvettenkapitän Erhard, Kapitän Hoffmann war zuständig für Honorare. Und der gehört bestimmt zur OC. Bei anderen weiß man das nie so genau, weil sie selber nicht wissen, wer zur Organisation zählt, wer nicht. Auch von Tillissen kamen Kleinbeträge. Das ist der Bruder von jenem Tillissen, der auf Erzberger geschossen hat und genauso katholisch ist wie dieser Zentrumsbonze, der nun weg ist. Tillissen sitzt jetzt in Ungarn oder sonst wo versteckt. Doch eigentlich hat mich Hoffmann beauftragt, sollte für die Organisation Konsul einige Linksorganisationen, nicht nur kommunistische, aushorchen. Ganz nebenbei hat er mir aufgelistet, wer nach dem Novemberverräter Erzberger dran sein sollte. Natürlich der Sozi Scheidemann und der Erfüllungspolitiker Rathenau. Auch für den Reichskanzler Wirth gab's Pläne. Stimmt, das war ich, der in Kassel Scheidemann gewarnt hat. Warum? Na, weil ich die Meinung vertrete, dass man nicht mit Mord, sondern halbwegs legal, und zwar zuerst in Bayern, das ganze System aushebeln, stürzen und dann, wie Mussolini in Italien, den nationalen Ordnungsstaat errichten muss, notfalls mit diesem gefreiten Hitler, der zwar ein Spinner, aber doch der geborene Massenredner ist und besonders in München Zulauf hat. Doch Scheidemann wollte nicht auf mich hören. Mir glaubt ja sowieso keiner was. Zum Glück klappte es nicht, denn im Habitswald ging der Anschlag mit Blausäure ins Gesicht daneben. Ja, sein Schnurrbart hat ihn geschützt. Klingt komisch, war aber so. Weshalb diese Methode auch nicht mehr zur Anwendung kommt. Stimmt, widerlich fand ich das. Wollte deshalb nur noch für Scheidemann und seine Leute arbeiten. Aber die Sozis schenkten mir keinen Glauben, als ich sagte, hinter der Organisation Konsul steckt die Reichswehr, Abteilung Abwehr und natürlich Helferich, von dessen Bank das Geld kommt, von Stinnes sowieso. Für die Plutokraten rechnet sich das wie Trinkgeld. Jedenfalls hat Rathenau, der ja selbst Kapitalist ist und den ich auch gewarnt habe, eigentlich ahnen müssen, was kommt. Denn wie Helferich mit seiner Kampagne Fort mit Erzberger den Anschlag auf den Punkt gebracht hat, nur ein Vaterlandsverräter konnte bereit sein, mit dem Franzosen Foch den schmählichen Waffenstillstand auszuhandeln, so hat er knapp vor den Schüssen Rathenau als Erfüllungspolitiker gebrandmarkt. Aber der Herr Minister brachte trotzdem kein Vertrauen auf. Denn dass er im letzten Moment, als die Sache schon anlief, ein Vier-Augen-Gespräch zwischen Kapitalisten, nämlich mit Hugo Stinnes, gewollt hat, konnte ihn nicht retten, weil er Jude war, sowieso nicht. Als ich durchblicken ließ, sie sind besonders während der morgendlichen Anfahrt zum Ministerium gefährdet, sagte er arrogant, wie dieser jüdische Geldadel sein kann, aber wie soll ich Ihnen, werter Herr Brüdigam, Glauben schenken, wenn Sie doch nach meinen Erkundungen so übel beleumundet sind. Kein Wunder, wenn später beim Prozess der Oberstaatsanwalt verhindert hat, dass ich als Zeuge vereidigt wurde, weil ich, das behauptete er, der Teilnahme an der zur Verhandlung stehenden Tat verdächtig war. Klar, das Gericht wollte die OC raushalten. Na, die Hintermänner sollten im Dunkeln bleiben. Allenfalls wurde von Organisationen gemunkelt, die eventuell illegal sein. Nur dieser von Salomon, ein dummer Junge, der sich als Schriftsteller aufspielte, hat beim Verhör aus lauter Angeberei Namen geplappert, bekam deshalb 5 Jahre aufgebrummt, obwohl er nur den Hamburger Autofahrer vermittelt hat. Jedenfalls waren meine Warnungen für die Katz. Alles verlief wie im Fall Erzberger. Schon damals waren die Jungs von der Brigade total auf Gehorsam getrimmt, weshalb die OC die Täter Schulz und Tillissen einfach auslosen konnte. War klare Sache von dann an. Wie Ihnen ja aus eigener Presse bekannt sein dürfte, erwischten sie ihn im Schwarzwald, wo er mit Frau und Tochter zur Erholung weilte. Während eines Spaziergangs mit einem anderen Zentrumsmann wurde ihm aufgelauert. Von 12 abgegebenen Schüssen tötete ein Kopfschuss. Der andere, ein Dr. Dietz, kam verletzt davon. Danach wanderten die Täter seelenruhig zur nahegelegenen Ortschaft Oppenau, wo sie in einer Pension Kaffee tranken. Was sie aber nicht wissen, meine Herren, ist, dass im Fall Rathenau gleichfalls ausgelost wurde, wie einer der Täter noch vor dem Anschlag einem Priester gebeichtet hat, worauf dieser dem Kanzler Wirth Bericht gab, dabei allerdings das sogenannte Beichtgeheimnis wahrte und keinen Namen nannte. Aber Rathenau hat weder dem Priester noch mir glauben wollen. Und selbst vom Frankfurter Vorstand der deutschen Juden, den hinwiederum ich informiert hatte, ließ er sich nicht zu gebotener Vorsicht überreden, lehnte jeglichen Polizeischutz ab, wollte sich jedenfalls am 24. Juni von seiner Grunewaldvilla in der Königsallee wie gewohnt im offenen Wagen in Richtung Wilhelmstraße kutschieren lassen. Auch auf seine Chauffeur hörte er nicht. Deshalb lief alles wie im Lehrbuch ab. Noch auf der Königsallee musste, wie allgemein bekannt ist, der Chauffeur Ecke Erdener Linastraße bremsen, weil ein Pferdefuhrwerk, dessen Kutscher übrigens nicht verhört worden ist, die Allee überquerte. Aus den verfolgenden Mercedes-Benz-Tourenwagen wurden 9 Schüsse, von denen 5 trafen, abgegeben. Beim Überholen gelang es, eine Eierhandgranate zu platzieren. Die Täter waren nicht nur von soldatischem Geist, sondern auch von Hass auf alles Undeutsche erfüllt. Techow steuerte den Mercedes, Kern konnte mit der Maschinenpistole umgehen, Fischer, der sich während der Flucht selbst entleibte, warf die Handgranate. Doch all das klappte nur, weil mir, der übel beleumundeten Person, dem Spitzel Brüdigam, niemand hat glauben wollen. Bald stellte die Organisation Konsul die Zahlungen ein und im Jahr drauf ging der Marsch des gefreiten Hitler zur Münchner Feldherrnhalle blutig daneben. Mein Versuch, Ludendorff zu warnen, schlug fehl. Dabei bin ich diesmal ohne Bezahlung tätig gewesen, denn aufs Geld kam es mir nie an. Wurde sowieso von Takt zu Takt wertloser. Einzig aus Sorge um Deutschland. Als Patriot habe ich, aber niemand will auf mich hören. Sie auch nicht. 1923. Heute sehen die Scheine ja hübsch aus. Und meine Urenkel spielen gerne damit. Häuser kaufen und Häuser verkaufen. Zumal ich aus der Zeit vor Mauerfall noch einige Lappen mit Ehre und Zirkel drauf aufbewahrt habe, die allerdings den Kindern, weil nicht mit so vielen Nullen verziert, als weniger wertvoll gelten und ihnen deshalb nur Kleingeld sind. Das Inflationsgeld fand ich nach Mutters Tod in ihrem Haushaltsbuch, in dem ich nun oft gedankenvoll blättere, weil es, was Preise und Kochrezepte betrifft, in mir so traurige wie reizvolle Erinnerungen wachruft. Ach ja, Mama hat es gewiss nicht leicht gehabt. Wir 4 Mädchen haben ihr, wenn auch ungewollt, viel Kummer bereitet. Ich war die Älteste. Und gewiss ist jene Haushaltsschürze, die Ende 22, wie ich lese, 3.500 Mark gekostet hat, für mich bestimmt gewesen. Denn jeden Abend half ich Mama beim Servieren für die von ihr so einfallsreich bekochten Untermieter. Das Dirndlkleid für 8.000 hat meine Schwester Hilde aufgetragen, auch wenn sie sich an das grün-rote Muster nicht erinnern mag. Aber Hilde, die bereits in den 50er Jahren in den Westen ging und schon als Kind recht eigensinnig war, hat sich sowieso von all dem, was einmal gewesen ist, innerlich losgesagt. Ach ja, diese zum Himmel schreienden Preise. Wir sind damit aufgewachsen. Und in Chemnitz, gewiss auch anderswo, sangen wir einen Abzählvers, den meine Urenkel noch heute recht niedlich finden. 1, 2, 4 und 5 Millionen, meine Mutter, die kocht Bohnen, 10 Millionen kostet das Pfund, ohne Speck bist du weg. Und Bohnen gab es 3-mal die Woche oder Linsen. Denn Hülsenfrüchte, die ja leicht zu lagern sind, wurden, wenn man wie Mama rechtzeitig eingekauft hatte, immer wertvoller. Gleiches traf für Corned Beef zu, von dem sich mehrere Dutzend gehamsterte Dosen im Küchenschrank stapelten. Also kochte Mama für unsere 3 Untermieter, die des sprunghaften Preisanstiegs wegen täglich zahlen mussten, Krautwickel und Hefetaschen mit Corned Beef gefüllt. Zum Glück hatte einer der Untermieter, den wir Kinder Onkel Eddie nannten und der vor dem Ersten Krieg als Steward auf stolzen Passagierdampfern tätig gewesen ist, ein Säckchen Silberdollars auf Vorrat. Und weil Onkel Eddie nach Vaters frühem Tod Mama nahestand, finde ich auch im Haushaltsbuch Hinweise darauf, dass der amerikanische Dollar anfangs für 7.500, später für 20 und mehr Millionen käuflich gewesen ist. Gegen Schluss jedoch, als in Onkel Eddies Säckchen nur noch wenige Silberlinge klimperten, ging der Gegenwert, man glaubt es nicht, in die Billionen. Jedenfalls sorgte Onkel Eddie für Frischmilch, Lebertran, Mamas Herztropfen. Und manchmal, wenn wir brav gewesen sind, belohnte er uns mit Schokoladenplätzchen. Aber den kleinen Angestellten und Beamten, ganz zu schweigen von all denen, die auf Wohlfahrt angewiesen waren, ging es überaus dreckig. Als Witwe hätte Mama uns allein mit dem, was ihr von Vaters Beamtenrente zustand, kaum über Wasser halten können. Und überall Bettler und bettelnde Invaliden. Herr Heinze allerdings, der Parterre wohnte und dem gleich nach dem Krieg eine ansehnliche Erbschaft zugekommen war, hatte sich offenbar gut beraten lassen, indem er sein Vermögen in über 40 Hektar Acker- und Weideland steckte, worauf er sich die Pacht von den Bauern, die seine Felder bestellten, in Naturalien auszahlen ließ. Ganze Speckseiten sollen bei ihm gehangen haben. Die hat er dann, als das Geld nur noch aus Nullen bestand und überall Notgeld, bei uns in Sachsen sogar Kohlennotgeld ausgegeben wurde, gegen Stoffballen, Kammgarn, Gabardin getauscht, sodass er, als endlich die Rentenmark kam, schnell ins Geschäft fand. Oh ja, der hat es geschafft. Aber ein Kriegsgewinnler, wie ihn die Leute geschimpft haben, ist der Heinze wohl nicht gewesen. Die hießen anders. Und Onkel Eddie, der damals schon Kommunist war und der es später im Arbeiter- und Bauernstaat hier in Karl-Marx-Stadt, wie Chemnitz dann hieß, zu was gebracht hat, konnte diese Haie unterm Zylinderhut, wie er die Kapitalisten zu nennen pflegte, alle beim Namen nennen. Für ihn und Mama ist es gewiss besser gewesen, dass sie das Westgeld nicht mehr erlebt haben. So ist ihnen auch die Sorge, was wird, wenn nun der Euro kommt, erspart geblieben. 1924. Das Kolumbus-Datum stand fest. Auf den Takt genau wollten wir abheben. Wie der Genuese anno 1492 mit Leinen los in Richtung Indien, doch in Wahrheit auf Amerika Kurs nahm, so wollten wir mit freilich genauerem Instrument ein Wagnis eingehen. Eigentlich lag unser Luftschiff am frühen Morgen des 11. Oktober in offener Halle bereit. Brennstoff für 5 Maybach-Motoren und Wasserballast waren in knapp berechneter Menge an Bord. Schon hatte die Haltemannschaft die Seile in den Händen, aber LZ-126 wollte nicht schwimmen, war schwer geworden und blieb schwer, weil plötzlich Nebel mit wärmeren Luftmassen einströmte und auf den gesamten Bodenseeraum drückte. Da wir weder Wasser noch Kraftstoff mindern durften, musste der Start auf den nächsten Morgen verschoben werden. Kaum auszuhalten war der Spott der wartenden Menge. Aber am 12. hoben wir glücklich ab. 22 Mann stark. Dass ich als Bordmechaniker dabei sein durfte, war lange Zeit fraglich gewesen. Galt ich doch als einer von jenen, die unsere letzten 4 Kriegsluftschiffe, die in Friedrichshafen gewartet wurden, um an den Feind ausgeliefert zu werden, aus nationalem Protest zerstört hatten. Wie ja auch über 70 Schiffe unserer Kriegsflotte, unter ihnen ein Dutzend Schlachtschiffe und Linienschiffe, die dem Engländer übergeben werden sollten, im Juni 19 von unseren Leuten vor Scapa Flow versenkt worden waren. Prompt verlangten die Alliierten Entschädigung. Bei uns wollte der Amerikaner über 3 Millionen Goldmark abkassieren. Da machte die Zeppelin GmbH den Vorschlag, alle Schulden durch Lieferung eines Luftschiffes, gebaut nach jüngstem technischen Stand, zu tilgen. Und da das amerikanische Militär an unserem neuesten Modell, das eine Füllmenge von 70.000 Kubikmetern Heliumgas garantierte, mehr als lebhaft Interesse nahm, gelang der Kuhhandel. LZ 126 sollte nach Lakehurst überführt und gleich nach der Landung ausgeliefert werden. Genau das empfanden viele von uns als Schande. Ich auch. Waren wir nicht genug gedemütigt? Hatte der Diktatfrieden dem Vaterland nicht Lasten im Übermaß aufgebürdet? Wir, das heißt einige von uns, spielten mit dem Gedanken, diesem miesen Geschäft die Grundlage zu entziehen. Lange musste ich mit mir kämpfen, bis ich dem Unternehmen einen einigermaßen positiven Sinn abgewinnen konnte. Doch erst, als ich Dr. Eckener, den wir alle als Kapitän und Mensch verehrten, in die Hand versprochen hatte, auf Sabotage zu verzichten, durfte ich mit auf die Reise. LZ 126 war von so makelloser Schönheit, dass sie mir bis heute vor Augen steht. Dennoch war mein Denken von Anbeginn noch überm europäischen Festland, als wir in nur 50 Meter Höhe über die Sättel der Côte d'Or hinwegzogen, von der Idee der Zerstörung bewegt. Wir hatten ja, obgleich luxuriös für 2 Dutzend ausgerüstet, keine Passagiere an Bord, nur einige amerikanische Militärs, die uns allerdings rund um die Uhr bewachten. Doch als wir über der spanischen Küste bei Cap Ortegal mit starken Fallböen zu kämpfen hatten und das Schiff erheblich stampfte, als jede Hand beschäftigt war, den Kurs zu halten und die Militärs ihre Aufmerksamkeit der Navigation zuwenden mussten, wäre ein Anschlag möglich gewesen. Es hätte gereicht, durch Abwurf von Brennstoffbehältern eine vorzeitige Landung zu erzwingen. Diese Versuchung verspürte ich abermals, als die Azoren unter uns lagen. Tag und Nacht bewegten mich Zweifel, sah ich mich angefochten, suchte ich Gelegenheit. Noch als wir über dem Nebel der Neufundlandbank auf 2000 Meter Höhe stiegen und wenig später, als bei Sturm ein Verspannungsdraht brach, wollte ich die immer näher rückende Schmach der Übergabe von LZ 126 von uns abwenden, aber es blieb beim bloßen Gedanken. Was ließ mich zögern? Angst gewiss nicht. Schließlich war ich im Verlauf des Krieges über London, sobald unser Luftschiff von Suchscheinwerfern erfasst war, der ständigen Abschussgefahr ausgesetzt gewesen. Nein, Furcht kannte ich nicht. Einzig Dr. Eckeners Wille hat mich gelähmt, jedoch nicht überzeugt. Er bestand darauf, aller Willkür der Siegermächte zum Trotz den Beweis deutscher Leistungsfähigkeit zu erbringen, und sei es in Gestalt unserer silbern schimmernden Himmelszigarre. Diesem Willen beugte ich mich schließlich bis zum totalen Verzicht. Denn eine nichtige, sozusagen nur symbolische Panne hätte kaum Eindruck gemacht, zumal uns die Amerikaner 2 Kreuzer entgegengeschickt hatten, mit denen wir ständig Funkkontakt hielten. Die wären uns im Fall einer Notlage zu Hilfe gekommen, nicht nur bei anhaltend starkem Gegenwind, sondern auch beim kleinsten Sabotagefall. Erst heute weiß ich, dass mein Verzicht auf die befreiende Tat richtig gewesen ist. Aber schon damals, als sich LZ 126 New York näherte, als uns am 15. Oktober aus dem Morgendunst die Freiheitsstatue grüßte, als wir die B hinaufsteuerten, als schließlich die Metropole mit ihrem Wolkenkratzergebirge unter uns lag und alle im Hafen liegenden Schiffe uns mit Sirenengeheul begrüßten, als wir zweimal in mittlerer Höhe den Broadway in ganzer Länge hin und her überflogen, um dann auf 3000 Meter zu steigen, damit sich allen Bewohnern New Yorks das in der Morgensonne glänzende Bild deutscher Leistungsfähigkeit einprägte, als wir dann schließlich in Richtung Lakehurst abdrehten und gerade noch Zeit fanden, uns mit dem restlichen Wasservorrat zu waschen und zu rasieren, als wir uns landfein für Landung und Empfang vorbereitet hatten, war ich nur noch stolz, unbändig stolz. Später, nachdem die traurige Schiffsübergabe hinter uns lag und unser ganzer Stolz fortan Los Angeles hieß, dankte mir Dr. Eckener und versicherte dabei, dass er meinen Kampf miterlebt habe. Ja, ja, sagte er, es fällt schwer, dem inständigen Gebot Würde zu wahren, Folge zu leisten. Was mag er wohl empfunden haben, als 13 Jahre später des wiedererstarkten Reiches schönster Ausdruck, die leider nicht mit Helium, sondern mit entzündbarem Wasserstoffgas gefüllte Hindenburg beim Landen in Lakehurst in Flammen aufging. Ob er, wie ich, sicher gewesen ist, das war Sabotage, das waren die Roten, die haben nicht gezögert, deren Würde kannte ein anderes Gebot. 1925. Manche sahen in mir nur das quengelnde Kind. Nichts Herkömmliches konnte mich ruhig stellen. Selbst dem Kasperle-Theater, dessen bunte Stellwand und halbes Dutzend Handspielpuppen mein Papa wirklich liebevoll gebastelt hatte, gelang es nicht, mich zu unterhalten. Ich quengelte immerfort. Kein Bemühen vermochte, diesen auf- und abschwellenden Dauerton abzuschalten. Weder Omis Versuch mit Märchen noch Opas Fang-den-Ball-Spiel hielt mich davon ab, zu nölen, schließlich zu plärren und meine Familie und ihren Besuch mit immerfort gleichgestimmter Misslaune zu nerven, deren betont aufs Geistvolle abonniertes Gespräch abzutöten. Zwar war ich mit Schokolade, Katzenzungen, für 5 Minuten zu bestechen, aber sonst gab es nichts, das mich auf längere Dauer wie vormals die Mutterbrust gestillt hätte. Sogar dem elterlichen Streit erlaubte ich nicht, sich ungestört zu entfalten. Dann endlich, und noch bevor wir zahlendes Mitglied der Reichsrundfunkgesellschaft wurden, glückte es meiner Familie, mich mit Hilfe eines Detektorempfängers nebst Kopfhörern zum stummen, in sich gekehrten Kind zu machen. Das geschah im Sendebereich Breslau, wo die Schlesische Funkstunde AG vor- und nachmittags ein abwechslungsreiches Programm bot. Bald verstand ich es, die wenigen Drehknöpfe zu bedienen und für einen von atmosphärischen Störungen und sonstigen Nebengeräuschen freien Empfang zu sorgen. Ich hörte alles. Karl Löwes Ballade Die Uhr, den strahlenden Tenor Jan Kipura, die himmlische Erna Sack, ob Woldemar Bonsels aus Die Biene Maya las oder ein direkt übertragener Bericht über eine Ruderregatta für Spannung sorgte, ich war ganz Ohr. Vorträge über Mundhygiene oder unter dem Titel Was man von den Sternen wissen muss, bildeten mich vielseitig. Zweimal täglich hörte ich Börsenberichte und erfuhr so vom wirtschaftlichen Aufschwung der Industrie. Mein Papa exportierte landwirtschaftliche Maschinen. Noch vor der Familie, die nunmehr von mir entlastet, ihrem prinzipiellen Dauerstreit nachgehen konnte, hörte ich von Eberts Tod und wenig später, dass erst im zweiten Wahlgang der Generalfeldmarschall Hindenburg zu dessen Nachfolger als Reichspräsident gewählt worden war. Aber auch Kinderstunden, in denen der Sagenheld Rübezahl durchs heimische Riesengebirge geisterte und arme Köhler erschreckte, hatten in mir einen dankbaren Zuhörer. Weniger mochte ich die Heinzelmännchen der Gute-Nacht-Sendung, jene emsigen Vorläufer späterer Fernsehhits, die in Ost und West Sandmännchen hießen. Doch mein eigentlichen Lieblinge waren in frühester Rundfunkzeit erprobte Hörspiele, in denen der Windpfiff Regen naturgetreu aufs Dach prasselte, Donner grollte, der Schimmelreiters Pferd wieherte, eine Tür quietschte oder ein Kind quengelte, wie ich vormals gequengelt hatte. Da man mich an Frühlings- und Sommertagen oft im Garten unseres Villengrundstücks abstellte, wo ich mit Hilfe des Detektorradios gleichfalls Zufriedenheit fand, bildete ich mich inmitten Natur. Doch wurden mir die zahlreichen Vogelstimmen nicht etwa vom Himmel herab oder aus dem Geäst unserer Obstbäume dargeboten, vielmehr hat mir Dr. Hubertus, ein genialer Tierstimmenimitator, über Kopfhörer den Zeisig und die Meise, die Schwarzamsel und Buchfinken, Pirol und Goldammer, die Lerche vermittelt. Kein Wunder, dass mir der zur Ehekrise gesteigerte Zwist meiner Eltern entrückt blieb. So geriet deren Scheidung auch nicht zum überaus schmerzhaften Ereignis, denn Mama und mir blieben die Breslauer Vorstadtvilla samt Garten, alles Mobiliar und also auch der Rundfunkempfänger und die Kopfhörer. Unser Detektorapparat war mit einem Verstärker für Niederfrequenz ausgestattet. Für die Kopfhörer hatte Mama Schutzmuscheln gekauft, die das lästige Drücken minderten. Später verdrängten Geräte mit Lautsprechern. Wir hatten ein 5-Röhren-Koffergerät der Firma Blaupunkt, meinen geliebten Detektor. Zwar konnten wir nun den Sender Königs Wusterhausen, sogar Hamburger Hafenkonzerte und die Wiener Sängerknaben hören, aber die Exklusivität des Kopfhörens ging verloren. Übrigens ist es die Schlesische Funkstunde gewesen, die als erster Sender mit gefälligem Dreiklang das Pausenzeichen eingeführt hat, worauf es in ganz Deutschland üblich wurde. Wen wundert es, dass ich dem Rundfunk treu geblieben bin, und zwar von Beruf. So zeichnete ich während des Krieges funktechnisch für die beliebten Sendungen vom Eismeer bis zum Schwarzen Meer, vom Atlantikwall bis zur libyschen Wüste verantwortlich, etwa auf Weihnachten, Stimmungsbilder von allen Fronten. Und als uns die Stunde Null schlug, habe ich mich beim Nordwestdeutschen Rundfunk aufs Hörspiel spezialisiert, eine mittlerweile aussterbende Gattung, während sich der Kopfhörer meiner Kindheit bei Jugendlichen wieder zunehmender Beliebtheit erfreut. Gestöpselt sind sie, still in sich gekehrt, abwesend und dennoch ganz da.